Schön. Nee, es geht nicht. Also der taugt ja Abstand vom Mikrofon. Gerade so, oder? Könnte besser sein, aber so ist irgendwie unbequem. Ja, es tut aber wenig. Ich kann ja noch einen Versuch machen. Ist es? Ja. So muss man da reinreden. Ist auch nicht sehr gut. Machen wir den Versuch so. Also jetzt ist der Krieg der Amerikaner gegen den Irak gerade so 2 Wochen etwa vorbei. Der Krieg ist unter dem Protest, mehr oder weniger unter dem Protest der ganzen Welt abgelaufen. Ich muss wirklich sagen, Millionen Menschen haben demonstriert. In den Neinsagerstaaten, aber keineswegs nur in den Neinsagerstaaten. Auch in Amerika selbst, in England, in Spanien, bei denen, die dafür waren. Millionen Menschen waren auf den Straßen und haben für Frieden gegen Krieg protestiert. Und ein Argument, das dabei im Spiel war, war, wenn man überhaupt sagen kann, dass große Argumente im Spiel waren, weil überhaupt der Standpunkt äußert sich kritisch, indem er vertritt, Krieg darf doch kein Mittel der Politik sein. Und das war, es hat changiert zwischen einer Sachbehauptung und einer Forderung. Krieg ist kein Mittel der Politik. Ja, das drückt sich dann weiter aus in Sätzen wie, wenn es zum Krieg kommt, hat die Politik versagt. Krieg ist das Scheitern der Politik und zeigt das, was nicht geklappt hat. Und es changiert zwischen eben einer Sachaussage, Krieg ist, entsteht nur, wenn die Politik nicht klappt, zu Krieg sollte kein Mittel der Politik sein. Was die Amerikaner aber vorgeführt haben, war ungefähr eine Klarstellung in der Sache, Krieg ist Mittel der Politik. Krieg ist Mittel der Politik und zwar nicht irgendeines, sondern das Entscheidende. Ja, der Satz Ultima Ratio, Krieg ist das letzte Mittel der Politik, da wird es ja drin auch zugegeben. Die Europäer sagen jetzt, Krieg sollte nicht das erste sein, aber als letztes ist das selbstverständlich. In Ultima Ratio steckt ja immerhin auch nicht nur die Bedeutung des Letzte, zu dem greift man am Schluss, sondern zu dem Mittel zu greifen, das ist der entscheidende Schritt. An dem Mittel hängt am Schluss alles. Das ultimative Mittel der Politik. Und dagegen ist es, wenn man mit dem Idealismus auftritt, Krieg sollte doch kein Mittel der Politik sein. Fordernd auftritt, darf kein Mittel der Politik sein. Das ist einfach eine Weise, die Augen vor einer Tatsache zu verschließen. Millionen Menschen sagen, Krieg soll kein Mittel der Politik sein und sagen es übrigens, weil sie sehen, dass es Mittel der Politik ist. Und sie verteidigen letzten Endes mit ihrem Protest gegen den Krieg einen guten Glauben an den Alltag der Politik. Wenn sie auftreten und behaupten, das, was sie an Politik kennen und billigen, brauche keine Kriege. Und das, was Krieg nötig macht, hat eigentlich mit guter Politik nichts zu tun. Die Leute meinen, wenn man das zugeben würde, dass Krieg Mittel der Politik ist, dann wäre es sozusagen das Recht des Friedensprotests verloren. So nach dem Muster, wenn man das zugibt, dann hat man als Friedenskritiker nichts mehr zu melden. Ich meine es aber gar nicht in dem Sinn, dass die Leute, die für den Frieden auftreten, weil sie Krieg furchtbar finden, dass die ihre Kritik wieder einpacken sollen und sagen sollen, stimmt, Krieg gehört dazu, also haben wir ja nichts mehr dagegen. Ich meine es andersrum, wenn man merkt, dass Krieg nicht ein Ausrutscher, nicht ein Versehen, nicht eine Geschichte ist, die gar nicht zu dem passt, was man als Politik kennt, sondern wenn man einräumen würde, dass Krieg zur Politik dazugehört, dann müsste die Kritik, die man übt, viel umfassender ausfallen, als bloß innerhalb der Alternativen der Politik für die eine Seite zu optieren, Diplomatie und Frieden gut, und die andere Seite, militärische Durchsetzung, böse, verurteilen. Sondern müsste man zur Kenntnis kommen, alles, was wir an Außenverkehr unserer Staaten kennen, ist etwas, was man vernünftigerweise ablehnen muss, weil, wenn man denn damit schon anfängt, weil Krieg dazugehört. Die Absicht der heutigen Veranstaltung ist jetzt mal, die Politik durchzunehmen und an dem, was Außenpolitik ist, zu zeigen, dass sie nicht in ihrem normalen Getriebe das Gegenteil von Gewalt ist und dass der Krieg, wenn er dann eintritt, nicht das Scheitern der Politik ist, sondern dass der ganze normale Außenverkehr der Staaten auf Gewalt beruht, Gewalt braucht, mit Gewalt operiert und deswegen zu Zeiten den Beweis der Überlegenheit der eigenen Gewalt immer wieder nötig hat. Deswegen ist der Vortrag jetzt so aufgebaut, dass ich in einem Teil, in einem ersten langen Teil, eigentlich dem größten Teil, über die Prinzipien des Staates nach innen und außen reden werde und da aufzeigen werde, wie da überall Gewalt drinsteckt, gegen die gute Meinung vom inneren Frieden und vom äußeren diplomatischen Verkehr. Und erst in einem zweiten Teil von dem Referat komme ich dann drauf, zurück aufs Ereignis dieser Tage, auf die Erläuterung, wie verändert denn nun Amerika die Welt durch diesen Krieg? Was ist denn nun der durch den Krieg erreichte neue Zustand? Aber wie gesagt, meistens und für die Bildung grundsätzlicher Auffassungen ist ja eh das Prinzipielle immer wichtiger als das aktuelle Alltägliche. Wahrscheinlich ist also auch die Erläuterung der Prinzipien des Staates nützlicher und interessanter zum Folgen, zum mit nach Hause nehmen. Also, ein erster Punkt. Wer davon redet, dass der Staat nach außen manchmal gewalttätig ist und das schlimm ist, vergisst schon mal gleich, dass der Staat nach innen reine Gewalt ist. Die reine Gewalt fällt uns nicht mehr auf. Und zwar deswegen, weil sie so ungebrochen gilt. Gewalt bricht immer nur aus. Gewalt wird immer nur dann gewalttätig, wenn sie bestritten wird. Es ist noch nicht mal unbekannt, dass der Staat Gewalt ist. Es wird vielmehr mit dem Satz, dass hier ein Gewaltmonopol vorliegt, in der Politikwissenschaft zur Kenntnis genommen und gut gefunden. Dieses Gemeinwesen beruht auf einem Gewaltmonopol. Was ist das? Es ist eine zentralisierte Gewalt, die nichts neben sich duldet, die keine Ruhe gibt, bis nur noch sie gilt. Historisch gesehen war die Herstellung des modernen Staats eine einzige Blutorgie. Jahrhundertelang das Niederkämpfen selbstständiger Mächte, selbstständiger Städte, selbstständiger unterfeudaler Fürsten. Und entstanden ist der moderne Staat daraus, dass irgendwann der oberste Chef, der König oder Kaiser eines Reviers, gesagt hat, jetzt macht er sich unabhängig von vom Adel, von seinen Gefolgsleuten und unterwirft sie sich. Das ganze Mittelalter gegenüber hat es kein Gewaltmonopol gegeben. Da gab es die Spitze des Reiches, aber unterhalb gab es lauter relativ selbstständige Mächte. Und wenn der Kaiser einen Kreuzzug ausgerufen hat, dann musste Heinrich den Löwen wirklich fragen, gehst du auch mit? Und wenn der Nein gesagt hat, dann hat der Kaiser überlegen müssen, ob er vor seinem Kreuzzug erst einmal einen Krieg gegen Heinrich den Löwen führt. Oder ob er damit lebt, dass Heinrich der Löwe daheim bleibt. Ein Gewaltmonopol, wie wir es heute kennen. Ein Kommando, und das gilt überall, lückenlos. Das ist eine moderne Errungenschaft, und die hat nichts, wie gesagt, nichts Gewaltfreies, nichts Harmonisches an sich, sondern die lebt von der Unterwerfung der ganzen Gesellschaft unter eine Gewalt. Und wie eifersüchtig diese Gewalt ist, das merkt man daran, wie sie reagiert, wenn sie meint, sie wird irgendwie herausgefordert. Denkt mal, in der Bundesrepublik Deutschland, ich meine in der alten westlichen, hat es das einmal gegeben, die RAF. Rote Armee-Fraktion hieß dieser Verband. Es waren vielleicht 20, vielleicht 40 Leute. Lächerlich, um einen Staat herauszufordern. Nie, auch nur von ferne in der Reichweite, dass sie den Staat hätten gefährden können. Nie. Aber der Staat hat reagiert, wie wenn er nicht überleben könnte, wenn er die nicht fertig macht. Als diese oberste Gewalt, das ist der zweite Gedanke zu dem ersten, was ist denn der Staat überhaupt nach innen? Als diese oberste Gewalt, die sich durch nichts begrenzen lässt, die keine Gewalt neben sich duldet, verhält sich die Staatsmacht grundsätzlich negativ gegen außen. Die Staatsmacht, die nichts neben sich duldet, erlebt nämlich was? Ihre Begrenzung durch andere gleichartige Gebilde. Irgendwo sitzt ein anderer, um den man nicht herumkommt. Und der erste Versuch, und auch historisch der am längsten dauernde, war, man lässt sich diese Beschränkung nicht bieten. Die Staatsmacht verhält sich nach außen negativ, und wo sie eine Begrenzung erlebt, geht sie hin und haut drauf und versucht sich diese selbstständige Macht zu unterwerfen. Nach innen sowieso. Aber es ist ja quasi dieser Prozess, der entscheidet, wie weit es innen reicht und wo es innen aufhört. Insofern ist die Geschichte voll von ein Staat überfällt den anderen und versucht ihn sich zu unterwerfen. Grenzen lassen sich Staaten eigentlich bloß bieten, wenn sie nach dem Versuch, sich diese selbstständige Macht zu unterwerfen, erlebt haben, dass sie das nicht schaffen. Ja, in Europa, da sagt man, wir sind klug geworden, wir europäischen Staaten, wir überfallen uns nicht mehr. Ja, warum? Nachdem man ungefähr 200-400 Jahre lang sich überfallen hat und am Schluss gemerkt hat, dass dieser Krieg gegeneinander Europa selber oder alle europäischen Mächte kaputt macht. Jetzt sind sie klug geworden, jetzt sagen sie gegeneinander nicht mehr, das schwächt uns bloß. Und auch heute ist es nicht so, dass Grenzstreitigkeiten zwischen Staaten einfach vorbei werden. Staaten leiden auch heute noch an ihren Grenzen. Und wenn sich eine Chance ergibt, eine Grenze zu verschieben, ein Territorium unter die eigene Kontrolle zu bringen, das vorher nicht drunter war, dann wird sie ergriffen, die Chance, auch in den heutigen Tagen. Denken wir nur an die Bundesrepublik Deutschland, die am Anfang der 90er Jahre die Gelegenheit gekriegt hat, die Reichweite der eigenen Macht um ungefähr ein Fünftel zu vergrößern. Hat man auch nicht verschmäht, hat man auch nicht gesagt, soll die DDR halt in die EU und in die NATO eintreten, als DDR. Nein, das ist Deutschland, wir wollen größer werden, wir sind ein größerer Staat damit, dann haben wir mehr Leute unter unserem Kommando, mehr Territorium, dann haben wir mehr Gewicht in der Welt, mehr Verantwortung. Die Ausweitung der eigenen Macht ist auch da nicht verschmäht worden. Und bis heute ist es so, dass Staaten im schönsten Frieden rüsten und Soldaten vorhalten und ihre Grenzen bewachen. Weil so klar ist, dass die Grenzen für jeden anderen Staat ein lästiges Hindernis sind. Deswegen müssen Grenzen bewacht werden. Und wenn jeder Staat sagt, er bewacht seine Grenzen, weil er sie verteidigen muss, dann kann jeder Staat es ruhig sagen. Aber wenn sie sich rundum verteidigen müssen, dann fragt man sich eigentlich gegen wen. Wenn jeder Staat sich verteidigen muss und nur verteidigt, dann ist irgendwie auch klar, jeder Staat ist zugleich der Angreifer für den anderen. Jeder Staat hat Gründe, Grenzen zu missachten. Insofern ist allein der Umstand, dass unsere Gesellschaften, unsere Gemeinwesen als Einheiten, die unter einem Gewaltmonopol stehen, organisiert sind. Allein das ist noch ehe ich auf den Inhalt der Staatsräson komme, noch ehe ich darüber rede, welche Zwecke ein Staat denn nun eigentlich verfolgt. Noch vorher ist schon ein feindseliges Verhältnis zwischen Staaten und Gemeinwesen der Ausgangspunkt des zwischenstaatlichen Verkehrs. Betrachten wir die Sache näher, nämlich nehmen wir die Staatsräson ins Auge, fassen wir die Staatsräson ins Auge, die sich unsere freiheitlichen Gemeinwesen gegeben haben. Also gehen wir auf den Inhalt, um den es bei denen geht. Naja, der Inhalt heißt Marktwirtschaft. Der Inhalt der modernen Gemeinwesen wird verordnet und gesichert dadurch, dass die Regierung eine Eigentumsordnung erlässt und verteidigt. Und das ist nach innen auch kein Programm der Gewaltlosigkeit. Die Eigentumsordnung ist selber eine reine Gewaltgeschichte und ohne Gewalt gäbe es kein Eigentum. Eigentum ist nämlich kein Verhältnis, das ein Mensch zu einem Ding hat. So nach dem Muster, mein Eigentum, das gehört mir, meins. Eigentum ist ein Verhältnis, das ein Mensch zu anderen Menschen hat. Über das Ding. Nämlich, ich verfüge ausschließlich über diese Sache und alle anderen haben ihre Finger davon zu lassen. Das ist Eigentum. Und Eigentum ist deswegen ein gesellschaftliches Verhältnis, weil sich Eigentum als solches natürlich auf alles bezieht. Auch mein Zahnbürstchen ist Eigentum. Aber reizvoll als gesellschaftliches Verhältnis ist Eigentum, nicht wegen des Zahnbürstchens, an das sowieso kein anderer gerne hinfasst, ohne sich zu ekeln. Und Eigentum gibt es auch nicht deswegen, weil die Scheibe Brot, die ich gerade esse, bloß ich essen kann. Die kann eh kein anderer essen. Eigentum ist darin reizvoll, dass es die ausschließliche Verfügung auf der einen Seite und den Entzug auf der anderen Seite auf solche Güter erstreckt, die die anderen brauchen. Brauchen, um ihre, die ihnen notwendige Arbeit zu verrichten. Eigentum ist eine interessante Geschichte, wenn sie um Grund und Boden geht. Wenn sie um Produktionsmittel geht, um hergestellte Mittel der Arbeit geht. Und um all die Ressourcen, die man eben braucht. Dann wird Eigentum nämlich erst interessant. Der darüber das Recht allein zu verfügen hat, der kann mit dem Eigentum, das er hat, andere, die es brauchen, dazu verpflichten, ihm Dienste zu leisten. Wer die Mittel der Produktion besitzt, kann andere, die ihre Arbeit bloß verrichten können, wenn er sie an die Mittel der Produktion ranlässt, dazu verdonnern, sie dürfen ihre Arbeit bloß machen, wenn sie dabei sein Vermögen vergrößern. Sonst dürfen sie die Arbeit, die sie nötigerweise machen müssen, gar nicht verrichten. Insofern ist es auch kein Rätsel, dass das Eigentum, dass die Eigentumsordnung auf Gewalt beruht. Sie hält ja Menschen von dem fern, was sie brauchen. Und produziert dadurch das produktive Spannungsverhältnis zwischen denen, die sie haben, und denen, also denen, die Produktionsmittel besitzen, und denen, die an sie rangelassen werden müssen und dafür einen Tribut zahlen müssen. Deswegen ist auch klar, dass die Eigentumsordnung auf Gewalt beruht und sofort zusammenbrechen würde, wenn der Staat einen Augenblick nicht mehr darauf aufpassen täte. Ja, man weiß, was passiert, wenn die Staatsmacht 5 Minuten lang funktionsunfähig ist. Denkt an Bagdad. Die alte Regierung bricht zusammen, eine neue Ordnung ist noch nicht da. Was passiert? Plünderung noch und noch. Oder man denke an New York. In New York ist eine uralte Geschichte. In New York ist, ich weiß nicht, in den 70er oder 80er Jahren mal der Strom für die Nacht ausgefallen. Na, was war? Bürgerkrieg. Tohuwabohu. Auf Basis dieser Ausschließung, auf Basis der Eigentumsordnung, sind die Menschen frei in der Marktwirtschaft, im modernen Gemeinwesen. Die Menschen dürfen sich auf Basis der Eigentumsordnung nur um ihre eigenen Anliegen kümmern. Sie sind keine Knechte, sie müssen nicht arbeiten. Sie dürfen ihr Interesse verfolgen. Allerdings, das müssen sie auch, sonst verhungern sie. Sie müssen sich mit ihrem Eigentum in das Geschäftsleben stürzen. Und was ist das Geschäftsleben? Ein einziges wechselseitiges Erpressen. Jeder benutzt die Abhängigkeit des anderen von der eigenen Leistung oder von dem, was mir gehört, um vom anderen einen möglichst großen Preis dafür zu erzielen. Auch dieses Verhältnis ist keine friedfertige Angelegenheit. Der Verkehr zwischen den Staatsbürgern, bei dem jeder versucht, sein Eigentum so gut auszunutzen zur Erzielung hoher Preise, und die Angewiesenheit der anderen auf das eigene, die eigene Arbeitsleistung oder das eigene Vermögen zu benutzen, ist ein Kampf aller gegen alle und nicht ohne Gewalt zu haben. Das ganze Zivilrecht ist eine Ausgestaltung und eine Grenzzieherei zwischen der erlaubten Erpressung anderer und der unerlaubten Enteignung des anderen. Und dieser ganze Verkehr funktioniert nur dadurch, dass Tag und Nacht Unmengen Zivilgerichte alle Streits zwischen den Eigentümern an sich ziehen und den Eigentümern sagen, was sie dürfen und was nicht und wo die Grenzlinie eben ist zwischen der Erpressung, zu der sie berechtigt sind, und der Erpressung, zu der sie dann nicht mehr berechtigt sind. Wenn die Bürger nun im Gemeinwesen alle miteinander hinterm Geld her sind und ihr Eigentum zu mehren versuchen, dann erfüllen sie einen Staatsauftrag insgesamt. Dann tun sie das, was die Regierung von ihnen will, nämlich jeder trägt bei zur Geldvermehrung als Ganzer, zum, wie es bei uns dann heißt, Wachstum der Wirtschaft, zum Wachstum des Kapitals, zum Wachstum des Bruttosozialprodukts. Und das sollen sie auch. Warum? Weil die Regierung auf das Bruttosozialprodukt und die Steuern, die sie darauf erhebt, und den Kredit, den man auf ein großes Nationalprodukt ziehen kann, auf das gründet eine Regierung ihre eigene Finanzmacht, ihre eigene materielle Grundlage. Deswegen ist das Geldverdienen auch Staatsauftrag, und der Staat unterstützt das Geldverdienen und die Vergrößerung des Wachstums nach seinen Kräften. Wie? Durch Gesetzgebung und sogar durch den Einsatz von staatlichem Geld, also von Geld, das er über Steuern einnimmt. Das setzt er wieder ein, um das Wachstum der eigenen Wirtschaft zu fördern, Subventionen zu bezahlen, Forschung zu finanzieren, damit neue Produkte entwickelt werden können und so weiter. Der Staat ist selber sowas wie der Gesamtunternehmer der nationalen Geldvermehrung. Das klingt jetzt alles furchtbar weit weg von Außenpolitik, aber das habe ich jetzt alles gebraucht, um folgenden wichtigen Punkt zu erläutern. Und ich weiß genau, ich habe das in Göttingen schon mal erzählt. Das ist aber schon länger her. Genau der Staat, der das Kapitalwachstum zu seiner Sache macht, der das Wachstum der Wirtschaft nach Kräften fördert, entdeckt sich selbst, nämlich die begrenzte Reichweite seiner Macht, als Wachstumshemmnis. Soweit seine Macht reicht, kann der Staat Geschäftsbedingungen formen, Arbeitsgesetze erlassen, soziale Gesetzgebung machen oder demontieren, je nachdem, was er meint, was fürs Wachstum besser ist. Soweit seine Macht reicht, kann er Forschung verordnen, kann er den großen Verkehr ermöglichen, kann er Märkte fördern. Aber wo seine Macht nicht mehr hinreicht, kann er fürs Wachstum des Geschäfts seiner Geschäftsleute nichts mehr tun. Da sitzt nämlich ein anderer Staat, der fördert das Wachstum der Geschäftsleute unter seiner Hoheit. Also entdeckt der Staat, der das ewige Wachstum des Kapitals will, dass die begrenzte Reichweite seiner Macht ein Übel ist. Und er macht sich daran, die begrenzte Reichweite seiner Macht zu überwinden. Historisch wieder, auf eine sehr primitive Art. Er expandiert. Der Staat erobert einfach neue Gebiete, die dann der eigenen Kontrolle unterliegen, wo er dann wieder für Geschäftsbedingungen sorgen kann, indem er das Kommando ergreift und sagt, was alles zu tun sei. Historisch waren das die Kolonien. Ein Mutterland ordnet sich andere Länder, andere Weltgegenden zu, erhebt auf sie exklusiven Anspruch und benutzt das von ihm beherrschte Gebiet als Geschäftsquelle für die eigenen einheimischen Geschäfte. Modernerweise ist die Kolonie out. Staaten haben nach mehreren Kriegen eben gelernt, dass das Expandieren einfach sie auch schwächt, weil es nämlich Gleichgesinnte andere ihnen nicht erlauben. Und sie haben einen anderen Weg gewählt, denn der heutige Weg geht über was Eigentümliches. Er geht über die Anerkennung fremder Souveräne. Ein Staat arrangiert sich mit dem für ihn ärgerlichen Umstand, dass die Reichweite seiner Macht begrenzt ist, anerkennt den anderen Staat, aber anerkennt ihn nur, um durch die Anerkennung des Hindernisses, das der andere Staat für die eigenen Geschäfte ist, aus dem Weg zu räumen. Aller transnationaler Verkehr beginnt mit der diplomatischen Anerkennung. Man zieht den Hut, sagt, ja, ich gebe zu, du bist auch ein Souverän. Und ich gebe zu, dass auf deinem Territorium nur passiert, was du genehmigst. Das heißt, ich gebe auch zu, dass auf deinem Territorium zu verkaufen, dass auf deinem Territorium einzukaufen, dass auf deinem Territorium Filialen zu errichten, dass alles das deiner Genehmigung bedarf. Und ich weiß genau, du genehmigst es nur, wenn du mit deinem nationalen Egoismus dir einen Vorteil davon versprichst. Das ist der Beginn des zwischenstaatlichen Geschäftsverkehrs und Handels. Der Beginn ist jetzt wirklich der Verzicht auf den Krieg gegen den anderen Staat. Der Versuch, das Hindernis, das der andere Staat ist, nicht durch Krieg, sondern durch Anerkennung aus dem Weg zu räumen. Das klingt jetzt wie und hat den guten Ruf gekriegt in unserer Welt. Anerkennung und Diplomatie, das ist der gute Verkehr zwischen Staaten. Krieg ist der schlechte. Das hat sich den Ruf geschaffen, das ist zivilisiert, jenes wäre barbarisch. Tatsächlich ist auch das schon eine gewaltträchtige Angelegenheit, denn wenn die Anerkennung des anderen Staats nur zu dem Zweck passiert, dass der andere Staat als Hindernis für die eigene Benutzung seines Territoriums aus dem Weg geräumt wird, ausgeschaltet wird, ja, dann hängt die Anerkennung auch daran, dass das gelingt. Wenn das nicht gelingt, droht der Entzug der Anerkennung, der Rückfall auf, du bist nur noch hinderliche Gewalt für mich. Der Rückfall droht immerzu. Der andere Staat wird ja nur gelten gelassen, damit er nützt. Damit man sich an ihm bereichern kann. Naja, dann steht der Frieden auch unter der Bedingung. Und die Anerkennung, ich kann dich nur zu dem bewegen oder ich kann auf deinem Territorium nur haben, wozu ich dich überreden kann. Diese Konzession hat auch immer schon die Gewalt drin, denn wer das zugibt, ich kann von dir nur kriegen, wozu ich dich überreden kann, der landet ganz schnell dabei, dass es darauf ankommt, dass man halt die besseren Erpressungsmittel, die besseren Überredungsargumente gegenüber dem anderen Staat hat. Bei der Möglichkeit, das ist jetzt ein neuer Punkt. Also das wäre in meiner Reihenfolge Nummer 4. Das erste war, also bei Staat nach außen, ja, oder beim modernen kapitalistischen Staat, da war der erste Gedanke Eigentumsordnung. Der zweite Gedanke war, Wirtschaftswachstum ist nicht was, was der Staat erlaubt und ermöglicht, sondern das will er selber. Er ist sozusagen der Gesamtunternehmer seines nationalen Ladens. Er fördert das Wirtschaftswachstum. Drittens, gerade weil er das Wirtschaftswachstum fördert, entdeckt er sich selber als Schranke, die Reichweite seiner Macht als Hindernis dieser Förderung, dieser Fähigkeit, Wachstum zu erzeugen. Deswegen Anerkennung anderer Staaten, Einstieg in Geschäftsverkehr. Jetzt vierter Punkt, und dieser Geschäftsverkehr ist nicht harmonisch, denn wenn zwei Staaten sich untereinander einig werden, dass sie miteinander ins Geschäft kommen wollen, weil jeder den anderen zur Bereicherung von sich selbst benutzen will, dann gehen sie einen Verkehr ein, in dem der gemeinsame Nutzen nicht der Zweck ist, sondern der einseitige Nutzen jeder der beiden Seiten, sodass eine gleichmäßige Bereicherung beider Seiten an dem Verhältnis eigentlich ausgeschlossen ist. Wie schaut es aus und warum ist es so? Ja, das widerspricht den harmonischen Theorien, die man in der Volkswirtschaftslehre über den internationalen Handel lernt. Es widerspricht der Behauptung von Ricardo, eigentlich gewinnen beim Handel alle. Es ist nämlich so, beim internationalen Warenaustausch, wenn man die Sache nach Gebrauchswert und Geld nimmt, könnte man sagen, naja, und wir unterstellen mal, die tauschen zu fairen Preisen, könnte man sagen, naja, der eine kriegt Ware, der andere kriegt Geld. Und wertmäßig gesehen haben sie hinterher so viel wie vorher. Der eine hat halt den Wert in Form der Ware, der andere hat den Wert in Form des Geldes. Aber so ist es nicht im Kapitalismus. Im Kapitalismus ist schon Geld der wahre Reichtum und die Ware bloß das Mittel dafür. Wenn also private Händler exportieren und importieren und jeder Händler verdient dran, jeder macht seinen Gewinn mit dem Export und dem Import und alle haben ein bisschen Wirtschaftswachstum dabei, dann kommt hinterher der Staat und rechnet nach und bilanziert sozusagen das Rein raus von Ware und Geld und kommt im Ergebnis zu irgendeiner Bilanz. Und während alle Privatleute gewonnen haben können am internationalen Austausch, hat die Nation in der Bilanz die Auskunft, dass sie entweder reicher oder ärmer geworden ist durch den Austausch. Die Nation, die die negative Handelsbilanz hat, dann später die negative Zahlungsbilanz, die negative Leistungsbilanz, die wird ärmer. Ihr fließt nämlich das Geld ab. Und die andere Nation akkumuliert lauter Geldforderungen gegen sie. Wenn das nun so ist, dass in einem Jahr die Handelsbilanz von Land A negativ ist und die von Land B positiv und im nächsten Jahr umgekehrt die Handelsbilanz von Land B negativ und die von A positiv, dann gleicht sich das aus und dann ist es weiter nicht schlimm. Wenn aber die kapitalistische Leistungsfähigkeit eines Landes dazu führt, dass es immer mehr verkaufen kann als die anderen wegen ihrer geringeren Produktivität in der Produktion weniger attraktive Preise anbieten können, also immerzu weniger verkaufen, als sie einkaufen, dann werden durch den internationalen Handel die einen Länder mittellos und die anderen Länder akkumulieren lauter Geldforderungen. Und es ist ja auch der Zustand der heutigen Welt. Außer der EU und Nordamerika und vielleicht und Japan und noch einigen wenigen OECD-Ländern ist der gesamte Rest der Staatenwelt zu Schuldnerstaaten geworden. Zu Staaten, die immer zu weniger verdienen, als sie brauchen für ihren internationalen Verkehr und die deswegen sich, um überhaupt geschäftsfähig im internationalen Handel zu sein, bei denen, die immerzu die Geldforderungen akkumulieren, verschulden müssen, um im Geschäft zu bleiben, dafür aber ihre Einkünfte für alle Zukunft schon heute an die Zentren des Kapitalismus verpfändet haben. Sie müssen die Schulden immerzu mit Zinsen bedienen. Es gibt also wegen des Inhalts des internationalen Austauschs oder wegen des Zwecks Bereicherung der einen Nation an der anderen, gibt es genug Gründe, warum ein Staat sich diesem Benutzungsverhältnis entziehen sollte und gibt es genug Gründe, warum ein Staat sich das nicht bieten lassen will. Und schon wieder fällt das ganze Verhältnis auf die nackte Gewalt zwischen zwei Staaten zurück. Jetzt ist es so, der internationale Verkehr ist zu einem Rechtsverkehr geworden. Es gibt Verträge, es gibt Handelsorganisationen, also die WTO oder die OECD, der Internationale Währungsfonds. Und alles das ist in den guten Ruf geraten, das sind zivile Formen des zwischenstaatlichen Verkehrs. Die sind das Gegenteil von Gewalt. Krieg ist Gewalt und ist schlechte Seite. Jetzt will ich das mal ein bisschen beleuchten, wie zwischenstaatliche Verträge funktionieren, worauf deren Geltung überhaupt beruht und wie deswegen in jedem Vertrag, in jeder friedlichen Vereinbarung die Gewalt schon drinsteckt und nicht erst später reinkommt. Ein Vertrag, was ist das, was ist ein Vertrag? Vertrag hat der alte Bundeskanzler Schmidt, Helmut Schmidt, irgendwann am Anfang der 80er ist er abgetreten. Helmut Schmidt hat mal gesagt, Vertrag kommt von sich vertragen. Vollkommen verkehrt. Leute, die sich vertragen, brauchen keine Verträge. Zwei Liebende müssen keinen Vertrag über ihr Verhältnis machen. Wenn zwei miteinander ein Bier saufen gehen, brauchen sie keinen Vertrag. Wer miteinander in Urlaub fährt und gemeinsame Unternehmungen macht, kein Vertragsbedarf. Ein Vertrag ist was, da werden sich zwei gegensätzliche Willen in einem Punkt handelseinig. Aber das ist was ganz anderes als von die mögen sich oder die vertragen sich. Die werden sich handelseinig in Sachen, ich biete eine Leistung und verlange von dir eine Gegenleistung. Und da werden sie sich handelseinig, meine Leistung gegen deine Gegenleistung. Und weil es gegensätzliche Willen sind, ist keiner scharf drauf, die eigene Leistung zu bringen und jeder scharf drauf, die Gegenleistung zu kriegen. Deswegen sind Verträge, kaum sind sie geschlossen, schon wieder Gegenstand von Streit. Und es ist klar, ein Vertrag ist überhaupt nichts wert oder wäre überhaupt nichts wert, wenn er nur die beiden Vertragspartner betreffen würde. Ist euch das geläufig? Ein Vertrag ist nur dadurch was wert, dass im Grunde immer schon der Staat als dritte Partei drinsteckt. Im Inland rede ich jetzt. Ein privatrechtlicher Vertrag zwischen Vertragspartnern. Nur dadurch, dass der Staat drinsteckt. Ja, die Bürger sind frei, Verträge einzugehen innerhalb gewisser Grenzen. Du kannst einen Arbeitsvertrag schließen, du musst es nicht. Aber wenn du ihn schließt, dann bist du verpflichtet. Und diese Pflicht, zum Garanten dieser Pflicht macht sich nicht dein Vertragspartner, sondern der Staat. Kaum ist ein Vertrag geschlossen, will jeder die Gegenleistung und keiner die eigene Leistung bringen. Deswegen streiten die Vertragspartner sofort nach Vertragsabschluss drüber, der andere soll seine Leistung gefälligst bringen und die eigene will man möglichst zurückhalten. Ja, deswegen gibt es Streit um Mietverträge und lauter so Zeug. Und nur weil der Staat sagt, wenn du es unterschrieben hast, dann musst du es erfüllen und die Erfüllung erzwinge ich. Nur deswegen ist der Vertrag bindend. Nur weil es eine Gewalt über beiden Vertragspartnern gibt, eine Gewalt übrigens, die nicht nur sagt, der Vertrag gilt, sondern die glatt noch sagen muss, was drinsteht. Denn beide Parteien werden sich ja kaum, ist der Vertrag geschlossen, überhaupt nicht mehr einig darüber, was sie eigentlich vereinbart haben. Da sagt jede Seite, das hab ich nicht gemeint. Das habe ich dir nicht versprechen wollen. Und die andere sagt, auch sie hat das nicht versprechen wollen. Und dann braucht es den Richter, der sagt, das steht hier, das hast du versprochen. Ich lege aus, was deine Pflicht ist, worauf du dich geeinigt hast. Nur deswegen ist ein Vertrag was wert. Und deswegen ist auch ein Vertrag im privatrechtlichen Sinn ein Gewaltverhältnis. Ein Gewaltverhältnis, auf das man sich zwar freiwillig aus Eigentumsinteressen einlässt, aber kaum hat man sich darauf eingelassen, ist alle Geltung des Vertrags eine Sache der Staatsgewalt. Und jetzt merkt man, dieses Verhältnis gilt nach außen gar nicht. Über den Staaten, die Verträge schließen, gibt es gar nicht den dritten, den Überstaat, der die Einhaltung der Verträge erzwingt, wie im Inland die Einhaltung des Vertrags durch die Staatsmacht erzwungen wird. Das heißt, Verträge zwischen Staaten sind sowieso was anderes als zwischen Privatleuten im Inland. Deswegen ist es so lächerlich, wenn in der Außenpolitik die Moral auf einmal regiert und sagt, der oder jener Staat hält sich nicht an einen Vertrag. Ja, Verträge zwischen Staaten sind sowieso nur Vereinbarungen, an die so lang gelten, wie beide Seiten Interesse daran haben, sich daran zu halten. Länger gelten die sowieso nicht. Wie beide Seiten bereit sind, eine eigene Leistung zu bringen, weil sie auf die Gegenleistung scharf sind. Deswegen sind Verträge zwischen Staaten auch was ganz anderes als die im Inland. Verträge zwischen Staaten, die haben gleich die Klausel drin, unter welchen Bedingungen die andere Partei vom Vertrag zurücktreten darf. Die haben gleich die Klausel drin, was passiert, wenn man sich nicht einig ist über den Vertragsinhalt. Die haben die Klausel drin, in welchen Fristen Vertragsrevisionen anstehen. Und es ist ja auch kein Wunder, denn Staaten, die Verträge schließen, haben alle Gründe, sich nicht an sie zu halten. Sie schließen den Vertrag doch bloß zur Förderung des eigenen Interesses. Sie vereinbaren mit einem anderen Staat irgendwelche Regelungen. Sagen wir halbieren die Zölle zwischen uns. Sie vereinbaren die Regel, aber nicht, weil sie einfach abstrakte Anhänger niedriger Zölle sind, sondern weil sie meinen, dann gewinnt unsere Wirtschaft auf Kosten von denen ihrer. Dann können wir bei denen mehr verkaufen und wir halten das, wenn sie bei uns billiger anbieten dürfen, leicht aus, weil wir eh die produktiveren sind. Wenn also ein Vertrag geschlossen ist, dann lässt man ihn ein halbes oder ein Jahr laufen und dann schaut man, ob er eigentlich den Nutzen gebracht hat, den man sich davon versprochen hat. Und wenn er den Nutzen nicht gebracht hat, dann hat man ein Bedürfnis der Vertragsrevision. Dann tritt man an den anderen Partner ran und sagt, so wollen wir den Vertrag nicht weiter gelten lassen. Stimmt ihr zu, dass wir in Revisionsverhandlungen eintreten? Das Allerschönste ist, nicht nur, wenn ein Staat durch einen Vertrag verliert und geschwächt wird, entsteht hier der Revisionsbedarf, sondern im umgekehrten Fall genauso. Nehmen wir an, ein Staat macht mit dem anderen einen Vertrag zum Zollabbau. Und er gewinnt riesig dran. Er stärkt sich, seine Wirtschaft floriert, die andere floriert nicht. Dann fragt sich der Staat nach einiger Zeit, habe ich heute die Konzessionen dem anderen gegenüber eigentlich noch nötig, die ich gestern nötig hatte? Sowohl im Fall des Verlierens am Vertrag, wie im Fall des Erfolgs ergibt sich der Revisionsbedarf. Und dann tritt man an den anderen ran und sagt, stimmt der Neufassung unseres gegenseitigen Verhältnisses zu. Welche Argumente kann man dann anführen als Staat, wenn man die Neufassung des Vertragsverhältnisses einleiten will? Fangen wir ganz zivil an. Man kann dem anderen Staat Vorteile anbieten, so nach dem Muster. Lass du meine Kühlschränke rein, dann lass ich deine Computer rein. Ja, du kannst mehr Geschäfte durch mich machen, wenn ich mehr Geschäfte bei dir machen kann. Man kann Vorteile anbieten. Und der andere Staat kann dann kalkulieren, ob ihm die Vorteile, die Konzession, die verlangt ist, wert sind. Zweitens, und dann ist es schon nicht mehr ganz so harmlos, man kann an die Abhängigkeit erinnern, die durch den schon laufenden zwischenstaatlichen Verkehr eingerissen ist. Längst hat sich der andere Staat doch dran gewöhnt und hat seine Industrie eine Größe, die den Absatzmarkt im anderen Land braucht. Also es ist nicht mehr so, ich biete einen neuen Vorteil an, sondern ich erinnere daran, dass der andere Staat sich ja gar nicht leisten kann, der Vertragsrevision nicht zuzustimmen, weil er die Konzessionen, die ich bisher gewährt habe, ja braucht. Ich biete keinen neuen Vorteil an, sondern ich drohe mit dem Entzug des Vorteils, den ich gestern schon gewährt habe und den der andere Staat braucht, weil er sich darauf eingerichtet hat. Das schließt schon ein. Ich drohe Schädigung an. Der eine Staat droht dem anderen, schau mal, du kannst das gar nicht leisten, meinem Ansinnen an Vertragsrevision zu widersprechen, weil ich dich ganz bedeutend schädigen kann. Ich kann dir Sachen entziehen, da schaust du alt aus, wenn ich das tue. Machen wir uns nichts vor, so geht der internationale Verkehr dauernd. Argentinien zum Beispiel ist pleite, Argentinien braucht neuen Kredit. Und die anderen sagen immer, kriegt ihr nicht, wenn ihr nicht das und das und das tut. Das ist so ein Fall. Argentinien muss halt immer neue Leistungen bringen, damit es überhaupt wieder geschäftsfähig im internationalen Geschäftsverkehr wird. Denn geschäftsfähig werden kann es nur durch Kredit von außen. Wenn man aber mal den Standpunkt erreicht hat, ich kann dich schädigen, dann muss der andere Staat sich folgende Frage vorlegen. Muss ich mir das bieten lassen? Muss ich mich schädigen lassen? Oder, und das ist der Rückfall, der in allen Vertragsverhandlungen immer drin ist, oder der Rückfall, oder heißt das, dieser andere Staat verweigert das Recht, das ich habe und das ich bin, als die Gewalt, die ich bin. Verweigert mir das, worauf ich als die Gewalt, die ich bin, doch Anspruch erheben kann. Dann fallen Sie zurück auf, weiß der nicht, mit wem der es zu tun hat. Ignoriert er das Gewicht, das ich in der Welt habe? Meint er kann sich's leisten, mir sowas abzuverlangen? Dann sind Sie ganz schnell dabei, wer bin ich überhaupt? Insofern steckt in allen Elementen der Diplomatie, in jedem täglichen kleinen Streit um Auslandskrankenscheine und was auch immer, immer steckt die Frage drin, anerkennt mich der andere Staat als das, was ich bin, respektiert er das, was ich zu verlangen habe. Also immerzu steckt der Rückfall in, liegt überhaupt eine Anerkennung dessen vor, dass ich eine Schranke für den bin. Ja, der Einstieg in den ganzen Zirkus. Prinzipielle Anerkennung der anderen Souveränität. Immerzu liegt der Rückfall in der Luft. Und immerzu geht es in der Diplomatie um die Vermeidung dieses Rückfalls. Deswegen gehört zur Diplomatie etwas Eigentümliches, was jeder kennt, aber was man sich so leicht vielleicht dann doch nicht erklären kann, nämlich, dass die Diplomatie so eine eigentümliche Art von Stimmungs- und Wetterbericht immer einschließt. Kennt ihr das, wenn Staatsbesuche sind oder auch wenn gerade keine sind? Dauernd wird der Stand der Beziehungen bilanziert. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika sind getrübt. Sie sind belastet. Die Beziehungen sind auf so einem schlechten Stand wie seit 30 Jahren nicht mehr. Oder aber mit Norwegen. Unser Land, wir haben mit Norwegen vollkommen unkomplizierte Beziehungen. Beste Beziehungen. Der Stand der Beziehungen, das heißt nichts darüber, ob ein Land gut fährt damit oder nicht, ob ein Land reich ist oder nicht, arm ist oder nicht, schwach ist oder stark ist. Alles mit dem hat es nichts zu tun. Der Stand der Beziehungen hat zu tun mit, ist ein Land zufrieden mit seiner Erpressungsfähigkeit gegenüber diesem Partner. Das heißt, gibt der Partner das zu, was ich von ihm verlange? Und was ich meine, dass ich mit dem Gewicht, das ich habe, von ihm auch verlangen kann. Schlecht ist der Stand der Beziehungen dann, wenn ein Land über das andere zu dem Schluss kommt, die anerkennen die Rechte nicht, die ich beanspruchen kann. Ja, Europa gegen Amerika jetzt, die Deutschen, die anerkennen uns nicht mehr als der Partner, der wir gestern waren, und wir anerkennen nicht, dass wir der Partner nicht mehr sind. Der Stand der Beziehungen wäre wieder bestens, wenn Deutschland sagen würde, gut, wir sollen Vasallen sein, sind wir halt Vasallen, unterschreiben wir. Wenn Sie es unterschreiben würden, dann wäre der Bestand der Beziehungen wieder gut. Die Amis wären nicht sauer und Sie müssten auch nicht sauer sein, weil Sie hätten sich mit dem Status abgefunden, der Ihnen jetzt abverlangt wird. Schlecht ist der Stand der Beziehungen, weil Sie sich mit dem Status nicht abfinden, der Ihnen abverlangt wird. Umgekehrt, weil es Ihnen nicht gelingt, von Amerika die Konzessionen zu erpressen, auf die Sie meinen, einen Anspruch zu haben. Deswegen, in aller Diplomatie steckt immer drin, man setzt das Gewicht, das man als Staat hat, ein. Man beansprucht Respekt vor der Macht, die man ist. Und das drückt sich noch in jedem Handelsvertrag aus, wer die starke Seite und wer die schwache Seite in dem Vertrag ist. Mal ein Beispiel, nur damit ihr eine Vorstellung davon habt. Es gibt eine WTO, da machen alle Staaten miteinander aus, wie die Handelsregeln sein sollen und welche Zölle vereinbart werden und so Zeug. Amerika sagt zur WTO, wir beugen uns der WTO nur, wenn sie nicht gegen uns entscheidet. Wenn sie zweimal gegen uns entscheidet, dann gilt sie nichts mehr. Hätten die anderen eigentlich sagen können, ja, wenn das der Vertragsinhalt sein soll, dann machen wir gar keinen Vertrag. Denn bloß dafür, dass wir gegen euch entscheiden, brauchen wir ja die WTO. Ja, dass wir Streitschlichtung verordnen, die euch nicht schmeckt, nur dafür ist es nötig. Nein, da sagen die anderen, na gut, wenigstens bis sie zweimal gegen sie entscheiden, versprechen die Amerikaner drauf zu hören. Also wollen wir das Instrument doch haben. Die Welt ist insofern voller ungleicher Verträge. Und das ist auch ganz logisch, weil ein Vertrag doch ein Vertrag zwischen ungleichgewichtigen Mächten ist. Und wie gesagt, in jedem Vertrag steckt die Frage, kann ich mich eigentlich mit dem, was ich als Macht darstelle, so weit durchsetzen, wie ich meine, dass mir Respekt gebührt. Und deswegen steht jeder Vertrag unter dem grundsätzlichen Fragezeichen, liegt hier nicht ein Fall von Nichtanerkennung von dem vor, was ich bin. Und das ist der Rückfall in die Gewalt. Was, wenn Nichtanerkennung von dem vorliegt, was ich bin, dann habe ich zu beweisen, was ich bin. Und nochmal getrennt davon, jetzt ist unsere Welt nicht bloß voller Diplomatie, sondern auch ausdrücklich voller lauter Streitschlichtungsverfahren. Die WTO ist ein Streitschlichtungsinstrument und es gibt mehrere andere. Die Grünen und die deutsche Bundesregierung sagt, wir suchen friedliche Methoden der Konfliktlösung. Ja, und dann wirft man sich in Schale und sagt, während der Drecksami immer gleich zum Big Stick greift. Wir sind die Zivilisierten, die sind die Unzivilisierten. Wir sind die, die Respekt vor anderen Staaten haben, Amerika hat keinen. Tatsächlich, was sind denn die Streitschlichtungsverfahren überhaupt? Alle Welt sagt, das ist zur Verhinderung von Kriegen. Tatsächlich ist es nicht zur Verhinderung von Kriegen, sondern Streitschlichtungsverfahren sind erfunden worden zur Verhinderung unnötiger Kriege. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die sind da, damit die Streitparteien sich noch einmal zusammensetzen und ihr ganzes Erpressungsinstrumentarium gegeneinander auspacken. Und mal schauen, ob sie zu einem Ausgleich zwischen ihren Rechtsansprüchen und ihrer Erpressungsfähigkeit kommen. Also zugeben, stimmt, ich habe nicht mehr Erpressungspotenzial im Köcher, dann muss ich mich auch mit dem Ergebnis zufrieden geben. Zum Krieg muss es deswegen kommen. Gerade weil die Erpressungsmittel sozusagen erstmal friedlich, erstmal theoretisch ausprobiert werden. Weil die Waffen erstmal bloß vorgezeigt werden. Und beide Seiten versuchen, sich mit allen Vor- und Nachteilen, Erpressungsmitteln und Waffen dazu zu überreden, dass die andere Seite in die neue Lage einstimmen soll. Wenn beide Seiten dadurch zu dem Schluss kommen, stimmt, ich kann mich nicht weiter durchsetzen, weil ich habe ja auch wirklich nicht mehr einzusetzen, Und die andere Seite sagt, stimmt auch, ich kann nicht mehr verlangen, weil auch ich nicht mehr Erpressungsmittel habe. Und sie geben sich damit zufrieden. Okay. Dann geht das Benutzungsverhältnis zwischen den beiden Staaten auf der neuen Basis weiter. Wenn aber eine Seite zu dem Schluss kommt, ich habe Mittel und die andere Seite anerkennt die nicht. Ich habe Mittel, also Rechte, und die andere Seite verweigert mir die. Dann sind sie an dem Punkt, wo sie beweisen müssen, dass sie die Rechte haben. Dass sie die Mittel haben. Und dann tun sie es, indem sie die theoretisch vorgezeigten Erpressungsmittel praktisch werden lassen. Also all das, was als zivil und friedlich gilt, ist überhaupt nur die zweckmäßige Benutzung der Gewalt, die man ist. Zweckmäßig deswegen, weil die Staaten ja nicht Krieg wollen, im Sinn von Krieg wäre das Schönste. Sondern die Staaten wollen den einseitig nützlichen Verkehr mit dem anderen Staat. Sie wollen ihren Vorteil aus der nützlichen Beziehung zu dem Nachbarstaat. Und für die Fortsetzung dieses Verhältnisses ist Krieg eigentlich bedauerlich, weil Krieg unterbricht ja die Benutzung des. Krieg unterbricht das Geschäft. Also da sind die gar nicht scharf drauf. Sie sind schon scharf drauf auf die Fortsetzung des gedeihlichen Verkehrs, aber gedeihlich muss er schon sein. Und deswegen müssen sie manchmal zum Krieg, zum Mittelkrieg greifen, wenn die andere Seite uneinsichtig ist bezüglich dessen, was man meint, von ihr verlangen zu können. Jetzt muss ich einen Punkt machen und sagen, und dennoch habe ich das Ganze jetzt ein bisschen idealtypisch erzählt. Denn wer sich heute die Welt anschaut, muss sagen, wegen eines Streits über einen Handelsvertrag ist schon lange kein Krieg mehr entstanden. Irgendwie läuft es noch ein bisschen anders, als ich gesagt habe. Ja, das ist lange her, früher vielleicht mal. Die Amerikaner, die haben mal Kanonenboote vor japanische Häfen geschickt und gesagt, Krieg oder Freihandel. Haben die Japaner, die solche Kanonenboote gar nicht hatten, gesagt, gut, dann Freihandel. Aber das war mal so ein Ding. Aber das war ungefähr 1860, also ist schon länger her. Warum schaut es so gar nicht aus, wie ich gesagt habe? Aus folgendem Grund. Weil die Staaten sich dessen sicher sind, dass die Gewalt, die sie darstellen und die Gewalt, die sie aufbieten können, die totale Grundlage ihrer Durchsetzungsfähigkeit in allen zwischenstaatlichen Fragen, also in allen zwischenstaatlichen Wirtschaftsfragen ist, dass es auf die Gewalt, die sie darstellen, ankommt, in allen Wirtschaftsfragen. Deswegen betreiben sie mitten im schönsten Frieden eine Rüstung und betreiben neben der ökonomischen Konkurrenz eine Konkurrenz der Waffen. Um nicht erpressbar zu werden oder, dasselbe umgekehrt, um Erpressungsfähigkeit zu haben. Sie betreiben eine Konkurrenz der Waffen, ganz unabhängig davon, dass sie die dauernd brauchen, weil sie sie dauernd brauchen, betreiben sie eine Konkurrenz der Waffen. Die Konkurrenz der Waffen selber aber hat ihren Maßstab nicht mehr an dem Handelsvertrag, den man damit durchsetzen will. Da muss man sagen, da wäre die Rüstung unglaublich teuer für die Handelsvorteile, die man mit irgendeinem bestimmten Handelsvertrag rausholt. Nein, die Rüstung, die man dann betreibt, hat ihr Maß an den Waffen, die die anderen haben. Ein Staat rüstet und wie viel es dafür braucht, wie viel es da braucht, das hat nicht das Maß, wie viel man quasi durch einen Handelsvertrag gewinnen möchte. Da kämen sie nie weit mit ihrem Krieg, wenn sie immer das an den Vorteilen messen würden, die man damit rausholen kann. Sondern die eigene Erpressungsfähigkeit hat ihr Maß an den Waffen der anderen. Und deswegen legt sich jeder Staat immer so viel Waffen zu, wie er sich leisten kann. Weil er zu viel davon eigentlich gar nicht haben kann. Er bewaffnet sich nach Maßgabe dessen, was bei ihm zustande kommt. Und wie gesagt, das ideale Maß ist, mehr haben als die anderen. Dann kann man die erpressen und die nicht einen. Und jetzt ist das Schöne, also in der Weise übrigens muss man noch dran erinnern. imperialistische Macht. Dass eine Nation, bei der das Geschäft läuft, wo also das Steueraufkommen klappt, wo der Kredit gut steht, eine solche Nation übersetzt die ökonomischen Erfolge in Waffen. Deswegen ist auch klar, gut bewaffnet sind die reichsten Staaten. Arme Staaten tun sich hart mit guter Bewaffnung. Und eine Bewaffnung, mit der ein armer Staat einen Reichen herausfordern kann, dazu bringen die sowieso nicht. Deswegen gibt es ja die Aufregung, Massenvernichtungswaffen in den falschen Händen. Ja? Die Staaten mit den meisten Massenvernichtungswaffen regen sich auf über Massenvernichtungswaffen in der Hand armer Staaten. Ja, das ist ja wohl quasi ein Unrecht. Dem steht sowas gar nicht zu. Aber diese Übersetzung, die brauchen wir später noch, die Übersetzung von ökonomischer Macht von ökonomischem Erfolg in imperialistische Macht, die läuft darüber, Staaten stecken ihren Reichtum in die Rüstung. Und deswegen wegen des Umstands, dass für jeden zwischenstaatlichen Verkehr der Verweis auf das Kaliber von Macht, das man selber ist, nützlich und nötig ist. Deswegen pflegen die Staaten das Kaliber an Macht, das sie sind, ganz unabhängig von der Verwendung, die sie dauernd davon treiben. Sie treten in eine neue Art der Konkurrenz ein, nämlich als Konkurrenz von Mächten. Und jetzt ist es absurde, wenn es zum Krieg kommt, dann wegen der Konkurrenz auf dieser Ebene. Nicht so, das geht nie so weit runter, dass man sagt, weil du mir diesen Handelsvorteil verweigerst, mache ich Krieg. Kriege entstehen, weil ein Staat sagt, der andere rüstet sich in einer Weise, dass er sich der Erpressungsfähigkeit durch mich offensichtlich zu entziehen versucht. Der andere Staat versucht, die Rolle, die er in der Welt spielt und die ich ihm konzedieren würde, zu verlassen, indem er sich zu einer Militärmacht aufbaut, die dann nicht mehr kontrollierbar ist. Ja, im Ersten Weltkrieg sind Flottenverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Englischen Empire vorhergegangen. Mit den Russen gab es 20 Jahre lang Rüstungsdiplomatie. Amerikaner haben versucht, den Russen Begrenzungen ihrer Rüstung einzureden. Und natürlich immer mit der Drohung, wir haben sowieso mehr als ihr. Und der jetzige Krieg gegen Saddam Hussein und so weiter, warum findet er statt? Weil dieser Staat versucht, aus der Rolle eines ohnmächtigen Öllandes auszubrechen und sich zu einer regionalen Mittelmacht aufzubauen, indem dieser Staat seine Öleinkünfte in militärisches Potenzial ummünzt. Militärisches Potenzial, das jetzt nicht mehr im Interesse Amerikas eingesetzt wird, wie seinerzeit, wie es gegen den islamistischen Iran ging, sondern jetzt zum Hindernis der amerikanischen Kommandofähigkeit im Nahen Osten wird. Das gibt der imperialistischen Konkurrenz ein kleines bisschen das Bild des Zirkulären. Ja, am Schluss entstehen Kriege bloß wegen der Rüstung. Am Schluss entstehen Kriege bloß, weil Staaten Krieg vorbereiten. Ja, da erinnere ich mich an die alte Friedensbewegung in Deutschland, wo sie gesagt haben, das wäre quasi, Krieg wäre kollektives, quasi ein beiderseitiges Missverständnis. Krieg entsteht bloß, weil man meint, der andere will Krieg. Ja, das war die alte Friedensbewegung. Kollektive Paranoia beider Seiten. Und dann kommen die Friedensbewegten und sagen, braucht es alles gar nicht. Nur wegen der Waffen macht ihr Krieg. Und auf eine gewisse andere Weise nimmt auch die Politikwissenschaft diese Trennung zum Anlass für einen Fehler. Es ist ja tatsächlich eine Trennung. Es gibt eine selbstständige Konkurrenz der Militärgewalten. Die hat schon ihren Grund in den Interessen, die Staaten aneinander haben. Die hat ihren Grund und ihre Verwendung, die Verwendung des militärischen Kalibers des einen Staates, in jedem täglichen diplomatischen Verkehr. Aber die Konkurrenz ist wirklich getrennt vom täglichen diplomatischen Verkehr. Und deswegen, weil sie getrennt ist, sagen die Politologen, Sie die Welt anschauen, ja, es gibt ein Machtstreben von Staaten. Das führt man dann auf die Menschennatur zurück oder auf irgendwas. Und außerdem gibt es ökonomische Gründe. Die haben aber eigentlich mit dem Machtstreben nichts zu tun und nie dürften, und das ist dann die Weise, wie Politologen etwa meine Erklärung auffassen würden. Die würden sagen, diese Marxisten, die erklären Krieg immer aus ökonomischen Gründen. Dabei haben Kriege auch noch andere Gründe. Zum Beispiel Rivalität. Zum Beispiel Machtstreben. Merkt man, die sind nicht bereit, den Zusammenschluss zwischen den beiden zu machen. Ich behaupte ja auch nicht, dass der Saddam Hussein deswegen überfallen worden ist, weil man ihm ökonomisch was abknöpfen will. Obwohl lustigerweise bei diesem Krieg ja sogar das Argument Öl von der amerikanischen Regierung nicht dementiert worden ist. Also, was ich sagen will ist, wenn es dann tatsächlich zur Rivalität der Gewalten kommt, wenn tatsächlich Krieg ausbricht, weil eine Macht die Existenz der anderen Macht nicht mehr aushält, dann ist der Grund an dieser Stelle nicht eine verweigerte Handelskonzession. Dann liegt es an dieser Stelle wirklich daran, dass eine Macht ihre Erpressungsfähigkeit gegen die andere beschädigt sieht und wiederherstellen will. Aber das, wofür sie die Erpressungsfähigkeit dauernd brauchen, das ist das ökonomische Interesse der Benutzung anderer Länder. Das alles ins Auge gefasst. Ist die Geschichte Krieg wäre das Scheitern der Politik oder Krieg darf doch kein Mittel der Politik sein, das ist einfach absurd. Die ganze Politik beruht auf der Gewalt, die ein Staat ist. Nach innen und nach außen schon gleich. Wenn ein Staat also seine Ziele nach außen verfolgen will, dann muss er eine Gewalt sein, die andere Gewalten respektiert. Und wenn er merkt, dass er sich bei denen nicht durchsetzen kann, dann muss er die Gewalt beweisen, die er ist. Und nur so lange, wie die anderen Staaten, wie die zwei Staaten in ihrem wechselseitigen Verkehr sich sozusagen einig sind über die beiderseitige Erpressungsfähigkeit, so lange herrscht zwischen ihnen Frieden. Wenn beide Seiten die Lage so sehen, dass sie mit dem, was sie beim anderen erreichen können, ungefähr das erreichen, worauf sie wegen ihrer Gewaltmittel Anspruch erheben können. Nur dann und nur so lange ist der staatliche Verkehr untereinander friedlich. Wenn Staaten zu dem Schluss kommen, die andere Seite gewährt mir gar nicht, worauf ich mit dem, was ich bin, Anspruch erheben kann, dann ist die Frage der Durchsetzung auf dem Tisch. Wie verhält sich das jetzt alles, das ist ja der zweite Teil der ganzen Überlegungen, wie verhält sich das jetzt alles zu dem US-Krieg im Irak? Also, was ich jetzt durchgenommen habe, wie schaut es im Irak-Krieg aus? Mit diesem Krieg verändern die USA wirklich die Welt ein bisschen, vielleicht gar nicht so wenig, denn Amerika kündigt mit diesem Krieg ein zwischenstaatliches Verhältnis, das 40 Jahre lang gegolten hat oder 50, nämlich den prinzipiellen Respekt einer Staatsgewalt vor einer anderen. Dieser Respekt ist vielleicht irgendwann auch vorher schon mal durchbrochen worden, aber im Prinzip war das die Verkehrsform. Dazu gehört, man darf einen anderen Staat nicht überfallen. Man schuldet ihm Respekt. Und jetzt macht Amerika was Neues. Es verlangt, dass die Welt anerkennt, dass Amerika ein Staat anderen Kalibers ist als alle anderen. Die USA fordern von den anderen, dass die anderen zugeben, Amerika darf darüber entscheiden, welcher Staat legitim ist. Recht, über das Existenzrecht von Regierungen zu entscheiden und zu sagen, die passen mir nicht, die schaffe ich ab. Das schließt ein, Amerika beansprucht ein Monopol auf Gewalt in der Welt. Wir dürfen Krieg führen, alle anderen dürfen es nicht. Amerika entscheidet darüber, welches Land welche Waffen haben darf. Das schließt ein, Amerika beansprucht nicht nur, Amerika hat nicht nur die meisten Waffen, sondern Amerika beansprucht, alle anderen Staaten müssen zugeben, dass sie erpressbar sind durch Amerika, Amerika aber nicht erpressbar durch irgendwen. Dieses Verhältnis, wir entscheiden über die Bewaffnung, die anderen zusteht. Die Entscheidung heißt, die Bewaffnung, die anderen zusteht, muss so geartet sein, dass sie nie zum Hindernis für uns werden kann. Das ist das neue Verhältnis zwischen den Staaten, das Amerika verlangt und anbietet. Und da ist der Irak einerseits der Kriegsgegner und Feind, und dieser Staat wird mit Krieg überzogen und das Regime wird ausgewechselt. Aber die weltpolitische Bedeutung dieses Krieges liegt eigentlich im Verhältnis zu den alten Partnern, die Gleichrangigkeit und Gleichberechtigung mit den Amerikanern beanspruchen. Die alten Partner kriegen nämlich auch gesagt, Amerika ist nicht ein Gleicher und der Gleichen. Amerika ist nicht ein Staat, mit dem man um Vor- und Nachteil feilscht und im Prinzip dem man genauso gegenübersteht, wie Amerika einem gegenübersteht, sondern Amerika ist ein Staat anderer Art und hat ganz andere Rechte als die anderen. Das erleben alle amerikanischen Partner. Sie erfahren, dass sie nicht mehr Partner sind. Es war immer schon Partner unter der Führung der USA. Immer schon Amerika hatte natürlich das größte Gewicht in der NATO. Aber die kriegen gesagt, sowas wie NATO will Amerika nicht mehr haben. Nämlich die Fesselung der eigenen Handlungsfreiheit durch den Konsens mit den anderen. Na, Amerika sagt, War by Committee, das war der Kosovo-Krieg in ihren Augen, War by Committee, das kommt nicht mehr in die Tüte. Das war eben ein Krieg, den sie als Gemeinschaftsaktion durchgeführt haben. Und wenn man die als Gemeinschaftsaktion durchführt, dann müssen halt alle zustimmen bezüglich der Kriegsziele und was man macht. Das haben die Amerikaner als eine totale Fesselung von dem empfunden, wie sie Krieg führen wollen. Wann sie Krieg führen wollen. Welchen Krieg sie führen wollen. Und jetzt haben sie was Neues. Sie wollen nicht mehr Bündniskriege führen, sondern sie wollen sich Ad-hoc-Koalitionen schmieden. Koalitionen der Willigen. Und die haben den wesentlichen Inhalt, Amerika sagt, was es macht und andere können Hilfsdienste leisten, wenn sie wollen. Auch den anderen, die Hilfsdienste leisten, erwachsen daraus keine Mitspracherechte über die Entscheidung. Und nur so und so sind die Ad-hoc-Koalitionen auch konstruiert, dass die anderen zwar mithelfen dürfen, aber nicht mitreden. Das schließt für alle anderen Staaten ein, dass sie vor einer neuen Lage stehen und sich ziemlich düpiert sehen. Übrigens nicht nur für die Nein-Sager, auch für die Ja-Sager. Es ist ja auffällig, dass sich die Unzufriedenheit bloß spiegelbildlich verteilt. In Deutschland und Frankreich sagen die Regierungen, dieser Neudefinition unseres Status stimmen wir nicht zu. Wir verweigern diesem Krieg die Anerkennung, wir erklären ihn eigentlich zu einem illegalen Krieg. Und die Opposition, die Merkel, sagt, das ist ja Abenteurertum, sich gegen die Supermacht auflehnen, das kann doch bloß nach hinten losgehen. Das können wir uns nicht leisten. Ja, die sagt ja auch nicht, das ist verkehrt im Sinn von, es wär schlecht, wenn man es haben könnte. Die sagt, das ist zu riskant für eine Macht wie Deutschland. Man darf das transatlantische Verhältnis nicht belassen. England, einfach spiegelbildlich. In England sagt die Regierung, wir machen mit, wir sind der engste Partner der USA, wir versuchen, einen Rest von Mitsprache dadurch zu retten, dass wir unbedingt dabei sind. Und wie schaut es dort aus? In der eigenen Labour Party kriegt der Premier Blair gesagt, du bist Bushs Pudel. Ja, dieses Schmähwort, Bushs Pudel. Was ist es? Es ist die Auskunft, du bist ein unbedingter Vasall und was für England dabei rausspringt, ist überhaupt nicht zu sehen. Der Nutzen deiner Nibelungentreue ist unklar. Aber bloß spiegelbildlich. Alle Staaten sind davon betroffen und keiner fährt gut damit, dass Amerika diese neue Stellung einnimmt und sagt, alle müssen zugeben, dass wir, die Amis, ein Staat ganz anderer Kategorie sind. Dass wir der Welt diktieren können und die Welt sich von uns diktieren lassen muss. Allein das hat schon Konsequenzen fürs Benutzungsverhältnis zwischen den Staaten. Aber diese Konsequenzen fürs Benutzungsverhältnis werden durch den Irakkrieg und wie er abgewickelt und wie der Nachkrieg geregelt werden soll, ja selber nochmal ausdrücklich unterstrichen. Darin kündigt Amerika nämlich was Zweites ganz Bedeutendes. Amerika kündigt die Sorte Weltordnung, die es selber nach 1945 im Westen eingerichtet hat und die ich jetzt mal mit einem Schlagwort umschreibe, das ich dann erläutern werde. Nämlich die Trennung von Aufsicht und Benutzung des Globus. Sagt einem jetzt vielleicht nichts, aber es wird sich sofort deutlich werden, was damit gemeint ist. Die Amerikaner haben nach 1945 nämlich was Neues eingeführt, was über den Zustand des Kolonialismus hinaus weist und was auch mitverantwortlich war für das enorme Wachstum des Weltkapitalismus seitdem. Sie haben, übrigens nicht aus besserer Einsicht als kluger Imperialist, sondern weil sie konfrontiert waren damit, dass ein Viertel des Globus kommunistisch gewesen ist. Jedenfalls antikapitalistisch. Jedenfalls sich diesem Benutzungsverhältnis entzogen hat, von dem ich jetzt seit ein paar Stunden rede. Deswegen, und weil das ein sehr potenter Machtblock gewesen ist, dieser Osten, deswegen war Amerika auf Bündnispartner angewiesen und hat die NATO, das große Kriegsbündnis, geschlossen, mit dem die Amerikaner nach der einen Seite hin den Ostblock bedroht, zurückgedrängt, ja, Containment hieß es, gemacht haben, also zurückgedrängt, bedroht, abgeschreckt haben und andererseits mit dessen Hilfe sie die ganze Welt, die westliche Welt, beherrscht haben. Alle Staaten waren im Kalten Krieg gnadenlos dem Ost-West-Gegensatz subsumiert. Jeder Staat war entweder Freund, dann musste er sich aber auch in Freund benehmen, oder Feind, dann war er potenziell Kriegsgegner und viele Staaten, die nicht das Kernland des Ostblocks betreffen, waren ja auch tatsächlich Kriegsgegner. Also Staaten, die versucht haben, sich dem Weltmarkt zu entziehen und sich an die Russen anzudocken, Bündnisse mit der Sowjetunion zu schließen, sind tatsächliche Gegner westlicher Kriegführung geworden. Ja, denken wir an die Sandinisten, denken wir an Chile, denken wir an die arabischen Staaten, die Gegner Israels geworden sind und so weiter. Und Vietnam natürlich nicht zu vergessen, der große Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Die westlichen Mächte haben den Globus gemeinsam beherrscht, indem sie eine Arbeitsteilung in puncto Bedrohung der feindlichen Staaten gemacht haben. Und die andere Seite davon war, die andere Seite der gemeinsamen Beherrschung war, Amerika hat den Partnern und Konkurrenten auch erlaubt, die doch letztlich von der amerikanischen Dominanz beherrschte sogenannte freie Welt, auch gemeinsam zu benutzen. Und das ist was ganz Ungewöhnliches. Es hat es vorher nie gegeben, dass ein Imperialist die Welt beherrscht und seinen Konkurrenten und dann die Benutzung der von ihm beherrschten Welt mit seinen Konkurrenten teilt. Ist auch gar nicht selbstverständlich. Sie haben eine offene Weltwirtschaft, wie die das genannt haben, eingerichtet. Und den Nutzen aus dieser offenen Weltwirtschaft ziehen, durfte jeder Partnerstaat eben nicht nach Maßgabe der Soldaten, die er hat, und der Reichweite seiner Kanonen, sondern benutzen dürfte jeder Partnerstaat diesen kapitalistisch sicher gemachten Globus oder Dreiviertel-Globus. Benutzen dürfte jeder Partnerstaat den Globus nach seiner ökonomischen Konkurrenzfähigkeit. Amerika hat dieser ungewöhnlichen Neuerung zugestimmt aus zwei Gründen. Erstens deswegen, weil die USA wirklich potente Partner gebraucht haben für ihren Kalten Krieg. Potente Partner heißt, die müssen selber was zustande bringen, wenn sie sich immer die neueste Bewaffnung leisten sollen. Die müssen selber ökonomische Nationalerfolge einfahren, sonst taugen sie auch als Helfer bei der Abschreckung und Bedrohung des Ostblocks nichts. Und zweitens hat Amerika dieser Neuerung zugestimmt, weil sie sich einfach dermaßen sicher waren, dass sie im freien Welthandel sowieso der erste Sieger sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sie haben die größten Kapitale, sie haben die produktivste Industrie. Die haben sich gedacht, wenn man die Grenzen öffnet, wenn man die Zölle senkt, wenn man überall Freihandel macht, zu was soll das eigentlich führen, als dazu, dass die ganze Welt zum Spielplatz amerikanischen Kapitals wird. Und das ist es ja auch zwei Jahrzehnte lang geworden. Überall gibt es jetzt Coca-Cola, überall gibt es General Motors, General Electric, überall gibt es IBM und so weiter. Nur, dieser Beschluss hat auch was eingeschlossen. Nämlich, wenn man es nicht der Gewalt, sondern der ökonomischen Konkurrenz überlässt, wer den größten Nutzen aus der amerikanisch beherrschten Welt zieht, dann ist direkt die Möglichkeit drin, dass die Partner, die übrigens kleinere Rüstungslasten getragen haben als die Amerikaner, also weniger Geld in Rüstung gesteckt haben relativ und mehr Geld in die Entwicklung von Produktivität und neuen Produkten, dass die Japaner und meinetwegen vor allen Dingen die Deutsche Republik, dass die sich tatsächlich einen immer größeren Anteil am Weltgeschäft erobern können, durch gestiegene Produktivität, durch wachsende Kapitalgröße und dadurch Amerika wirklich schädigen können. Solange es die Russen gegeben hat, hat Amerika der Sache zugestimmt und gesagt, dann ist es halt der Preis der gemeinsamen Bedrohung dieser antikapitalistischen Staaten. Seitdem aber werden die Amerikaner immer unzufriedener mit dem Umstand, dass ihnen Konkurrenten erwachsen, die ihnen nicht nur einen Teil des Welthandels und der Weltindustrieproduktion abluchsen, sondern inzwischen auch einen Teil des Weltfinanzgeschäfts, die ihnen inzwischen auch Konkurrenz machen in Sachen, wer hat den größten Binnenmarkt, wer ist also die größte Welthandelsmacht, die ihnen schließlich sogar Konkurrenz machen in, wer hat das Geld der Welt, Euro oder Dollar, die also sich Mittel der Konkurrenz zulegen, die Amerika in seiner Freiheit, alles zu finanzieren, was Amerika nötig findet, entweder schon beengt oder tendenziell beengen muss. Und da ist die Geschichte mit dem Irakkrieg eine echte Neuerung. Amerika nimmt zunächst punktuell an dieser Stelle die Trennung von Aufsicht und Benutzung zurück. Sie machen was Neues. Sie krallen sich ein Land, sie beschließen es anzugreifen, ohne Konsens. Es ist keine Weltangelegenheit. Sie beschließen einen Regimewechsel zu machen. Sie beschließen ein Besatzungsregime einzurichten, sich selber dort zu implantieren und selber zu entscheiden, was aus dem Land wird. Das gehört jetzt Ihnen. Was daraus wird, sagen Sie. Das ist ja eine Ausnahme zum offenen Welthandel. Das ist eine Ausnahme zum Prinzip, die Konkurrenzfähigkeit oder das beste Angebot soll entscheiden, wer dort zum Zuge kommt. Und es ist nicht nur so als Faktum, sondern die sagen es auch dazu. Amerika sagt jetzt, wer bei uns nicht mitgeschossen hat, der kann sich seine Ölkonzessionen gleich abschminken. Ja, die Russen und die Franzosen hatten doch dort Ölkonzessionen. Ja, was sind die Ölkonzessionen noch wert, wenn ein amerikanischer Statthalter jetzt dort sitzt? Und sie sagen, wer nicht mitgeholfen hat beim Niederwerfen des Irak, der darf auch nicht mitverdienen am Aufbau. Für den ist diese Geschäftssphäre verschlossen. Da merkt man, das politisiert auf einmal den ganzen Welthandel. Auf einmal ist nicht mehr die Frage, wer kann das konkurrenzmäßig beste Angebot machen, wer kann die besten Preise bieten und damit verdienen, sondern wer hat die Genehmigung Amerikas, an dieser Stelle zu verdienen. Und die Genehmigung verdient man sich durch Hilfsdienste an der amerikanischen Suprematie. Da merkt man was, Amerika wappnet sich dadurch dagegen, dass Konkurrenten aufstehen, entstehen. Übrigens, auch das ist ja programmatisch. Amerika hat eine neue Sicherheitsdoktrin, die sagt, nie wieder dürfen Rivalen in der Welt entstehen. Amerika wappnet sich dagegen, dass andere Staaten in der amerikanisch beherrschten Welt durch ökonomische Konkurrenz immer reicher werden, sich auf Kosten Amerikas zu einer Weltfinanzmacht machen, auf Kosten Amerikas ihr Geld zum vielleicht attraktivsten Weltgeld machen und dadurch die amerikanischen Fähigkeiten dann auch als Macht sich alles zu leisten, was nötig ist, beschränken. Amerika wappnet sich dagegen, indem es die Übersetzung von ökonomischem Erfolg in imperialistische Macht unterbindet und sagt, ökonomischer Erfolg nur dann, wenn Hilfsdienste an amerikanischer imperialistischer Macht geleistet werden. Da merkt man, die Geschichte hat ein Anti-EU-Element. Der neue Krieg der Amerikaner ist eine Blockade, ist eine Beendigung des EU-mäßigen Schleichwegs zur Weltmacht. Schleichweg meine ich so. Schleichweg hat den eigentümlichen Charakter, man fordert nicht gleich den großen Partner heraus, sondern man benutzt die Genehmigungen, die er erteilt. Man konkurriert um Anteile am Welthandel, ums Geldverdienen auf dem Weltmarkt. Wenn man das schafft, dann konkurriert man auf der nächsten Ebene ums Weltfinanzgeschäft und um die Währung. Und wenn man das schafft und mit der Währung gut fährt, also die eigene Kreditfähigkeit, die eigene Verschuldungsfähigkeit immer mehr ausweitet, dann kauft man sich Waffen und sagt immer noch, das ist ein Beitrag zur NATO, das ist ein Beitrag zur westlichen Stärke, stärkt aber sich längst auf Kosten der Amerikaner. Aber immer nur in dem Maß und nur innerhalb der Grenzen, in der man die Zustimmung Amerikas zum eigenen Aufstieg kriegen kann. Das war der Schleichweg zur Weltmacht. Und was jetzt vorliegt, ist eine Blockade. Amerika blockiert den Schleichweg zur Weltmacht und sagt, ein Rivale darf daraus nicht mehr werden. Wir verlangen für die Genehmigung, die Welt zu benutzen, Hilfsdienste an der amerikanischen Vorherrschaft. Und das ist ungefähr das Gegenteil von dem, was die EU will. Die will ja die amerikanische Vorherrschaft immer ein bisschen anbohren, immer ein bisschen unterminieren, immer auf Kosten der amerikanischen Vorherrschaft die eigenen Kompetenzen, Rechte, Erpressungsfähigkeiten ausdehnen. Und jetzt sagt Amerika, die Benutzung der kapitalistischen Welt hängt an unserer Erlaubnis und unsere Erlaubnis wird gegeben nur noch für Hilfsdienste an Amerikas Vorherrschaft. Und das merken die anderen und da ziehen die anderen ihren Schluss draus. Übrigens, und ihr Schluss ist erstmal größte Verwirrung. Das Projekt EU ist total beschädigt, steht total auf der Kippe. Und die EU-Staaten sind untereinander vollkommen gespalten drüber, wie es mit diesem Projekt zur Welt, wie es mit diesem Weg zur Weltmacht eigentlich weitergehen soll. Und die einen sagen, wir können uns eine Konkurrenz zu Amerika in Machtfragen nicht leisten. Insofern war es ein Fehler, was Chirac und Schröder gemacht haben. Und die anderen, die deutschen Friedenspolitiker, ja, Schröder und Chirac, die europäischen Friedenspolitiker, die gesagt haben, wir Europäer, wir wissen, was Frieden wert ist. Wir wissen, wie schlimm Krieg ist, weil wir haben damit große Erfahrungen. Wir sind für gewaltfreie Konfliktlösungen. Was ist denen ihr Schluss aus der neuen Definition ihres Status, den Amerika ihnen antut? Wir brauchen eine Europa-Armee. Da merkt man, wie die Friedenspolitiker denken und was ihr Grund war, in diesem Fall gegen den Amikrieg gewesen zu sein. Sie waren gegen diesen Krieg, weil er ihren Status beschädigt, weil er nicht in ihrem Interesse war, sondern weil er ausdrücklich oder erkennbar gegen sie gerichtet gewesen ist. Nicht, dass sie der Kriegsgegner waren, aber der Status, den sie in der Weltpolitik bekleiden, der Status sollte durch den Krieg verändert und zwar zu ihren Ungunsten verändert werden. Deswegen waren sie für Frieden. Und weil es nichts genützt hat, sind sie jetzt für europäische Bewaffnung. So, jetzt mache ich mal Schluss. So hängt an dieser Stelle, ist schon viel zu lang, oder? So, naja, komm. Ist noch nicht einmal zwei Stunden. Es ist 20.45 Uhr. Genau 90 Minuten. Das ist doch eine normale doppelstündige Vorlesung. Ich mache jetzt mal Schluss. Jetzt schauen wir mal, was an Diskussionsbeiträgen kommt, was an Fragen, Kritiken gibt. Dann sehen wir, ob noch was nachgetragen werden soll. Gibt es denn Redebeiträge, Wortmeldungen? Habe ich Zweifel beseitigt oder nur niedergeredet? Auch unklar. Ja, bitte, ja. Mich würde interessieren, inwieweit die deutsche Kriegsbeteiligung, die es ja gegeben hat, in diesem Kontext einfach, ob das sozusagen Zugeständnis im Kleinen ist, weil man diesen Schritt nicht gehen konnte, oder ob es da eine andere Grenze ist. Ich sehe es ziemlich genauso, wie es jetzt angedeutet ist. Eigentlich seit dem 11., nach 9.11., 11.9., also seit dem Terroranschlag auf das World Trade Center und alles drumherum. Merken die anderen, dass die amerikanische Regierung das Verhältnis der Staaten verändern will? Ja, Amerika hat damals gesagt, wir haben einen Kriegsgrund, wir sind bedroht. Wir müssen die Welt ganz anders in den Griff kriegen, als wir sie bisher in den Griff gehabt haben. Merkt man oder rückblickend, muss man sich nochmal in Erinnerung rufen. Es war ein Terroranschlag, von dem sie bedroht werden. Terror ist eh schon die Gegengewalt der Ohnmacht. Wie wenig Amerika in der Welt angefochten ist, hätte man eigentlich am Terroranschlag merken können. Richtige Mächte trauen sich gar nicht, sich gegen Amerika aufzustellen. Es müssen schon namenlose Geheimbünde sein. Quasi Non-Government Organizations. Die sich das noch trauen. Denn jeder Staat weiß eh, dass es ein Todesurteil für ihn ist, sich eine Rivalität gegen Amerika zu leisten. Insofern zeugt der 9.11. eigentlich von der Durchgesetztheit amerikanischer Macht. Für die Amis zeugt er von der Nicht-Durchgesetztheit. Und daraus folgt der Beschluss, wir müssen die Welt ganz anders unter Kontrolle bringen, nämlich nicht nur ein kooperationsbereites Verhalten von Staaten uns sichern, sondern wir müssen die Staaten zur Kooperation bei der Bekämpfung nichtstaatlichen Amerikanismus, zur Kooperation bei der Bekämpfung des nichtstaatlichen Anti-Amerikanismus verpflichten. Wir müssen alle Staaten vor die Wahl stellen, wollt ihr mithelfen bei der Zerstörung des Rests von Anti-Amerikanismus? Dann seid ihr Freund. Oder wollt ihr dabei nicht mithelfen, dann seid ihr dasselbe wie Terroristen und verdient Feindschaft. Das war dieses Freund oder Feind damals. Alle Staaten haben gemerkt, was das für eine Bedrohung ist, dass nämlich ihnen ihr Handlungsspielraum in der Außenpolitik genommen werden soll, dass sie auf unbedingte Treue verpflichtet werden sollen. So, und die erste Option, die die deutsche Regierung damals ergriffen hat, war unbedingte Solidarität, immer mit der Rechnung. Man macht sich wertvoll für den amerikanischen Verbündeten. Man hilft wirklich bei seiner Sache. Aber man macht sich dabei so wichtig, dass dadurch Rücksicht auf deutsches Gewicht, deutsche Interessen, deutsche Weltmachtstellung wieder entsteht. Sozusagen die Linie, die Blair über den Afghanistan-Krieg hinaus fortsetzt, hat Schröder im Afghanistan-Krieg ja selber gezeigt. Dann war aber übrigens am Anfang sogar für Blair der Irak-Fall sowas wie der Prüfstein. Wenn wir bei der Bekämpfung des Terrors mithelfen, hört ihr dann auch auf uns, wenn wir sagen, hier nicht. Da haben die gesagt, Afghanistan, ja, da helfen wir mit. Und dann alles, was drumherum war, ja, deutsche Marineverbände vor Djibouti. Ja, wir kontrollieren die arabische See und verhindern Fluchtbewegungen von Al-Qaida-Leuten und was es da alles gegeben hat. Wir helfen mit. Aber dann muss auch auf uns gehört werden, dann muss auch ein gemeinsamer Standpunkt zum Kampf gegen den Terror, der übrigens die Deutschen nicht bedroht, der nicht ihre Sache, nicht ihr Problem ist, sondern da hat man sich halt dem amerikanischen Anliegen gebeugt und geschaut, wenn wir mithelfen, hört ihr dann auf uns. Und der Springpunkt des Hörens war, gebt ihr dann zu, dass der Irak kein Fall von Terror ist. Das sagen die Amis, geben wir überhaupt nicht zu. Das ist für uns auch Terror. Es war ewig der Streit, gibt es denn da überhaupt Verbindungen zu Al-Qaida und dieses Zeug. Alles Quatsch, aber es war halt der diplomatische Streit von Schröder her. Ist das ein Fall des Kampfes gegen den Terrorismus, bei dem wir uneingeschränkte Solidarität versprochen haben, oder ist das überhaupt ein anderer Fall? Die Amerikaner waren entschlossen, das ist ein anderer Fall. Und dann war der Schröder entschlossen zu sagen, dann ist es aber auch mit unserem Mitmachertum, wenn wir gar keine Berücksichtigung dafür kriegen, dann müssen wir auch da mal bremsen. So, haben sie gebremst, haben sie gesagt, ist nicht dieser Krieg, ist nicht unser Krieg. Und jetzt bleibt nur das eine, so weit bremsen, dass man wirklich zum Hindernis des amerikanischen Krieges geworden wäre, zum praktischen Hindernis, so weit bremsen und nämlich wirklich sich zum Feind der amerikanischen Sache in der Film machen. So weit bremsen wollten sie nicht. Sie haben sich darauf beschränkt, die Gerechtfertigtheit des Krieges zu bezweifeln, aber praktisch der Sache kein Hindernis in den Weg gelegt. Also die Überflugrechte gewährt, die Bewachung amerikanischer Objekte in Deutschland übernommen, wenn Ami-Soldaten abgezogen werden, die halbe Benutzung der NATO an der türkischen Ostgrenze zugegeben, obwohl das ja schon fast eine Kriegsteilnahme ist, aber nicht aus dem Willen, weil man mitmachen will, sondern weil man das hatte, nein, sich wirklich zur Schwächung Amerikas aufraffen, weil man das nicht wollte. Es wäre ja auch wirklich eine Feindschaft ganz anderen Kalibers gewesen, wenn die zum Beispiel gesagt hätten, kein Soldat, der in Deutschland stationiert ist, darf dorthin. Keine Waffe, die in Deutschland stationiert ist, darf dort verwendet werden. Und so weiter. Ja, da hätten sie sich wirklich zum Hindernis der amerikanischen Kriegführung gemacht. Ja, so weit wollten sie nicht gehen. Es ist, die fürchten auch die Rache der Weltmacht. Deswegen testen sie aus, versuchen sie, wie weit sie gehen können, mit dem Nein, für das sie jetzt dann Respekt beanspruchen. Und sie erleben übrigens, dass das vorsichtige Nein, das sie gesagt haben, überhaupt keinen Respekt erfährt, sondern Amerika umso rücksichtsloser operiert. Also richtig unbedingte Vasallentreue verlangt. Jetzt wird Deutschland und Frankreich marginalisiert. Jetzt liest man in der Zeitung, Polen wird der neue große amerikanische Verbündete und alles das zerstört das Projekt EU. Jedenfalls gibt es dem eine ganz neue Wendung. Also so jedenfalls wie bisher geht das EU-Projekt nicht weiter. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie es weitergeht. Die werden sich schon wieder was einfallen lassen. Also an der Stelle fand ich den Radikalismus mancher Friedensbewegten. Schröder schießt in Wahrheit mit, weil er das nicht unterbindet. Das fand ich, ging richtig an der Konstellation vorbei. Die haben sich dem Krieg verweigert, aber sie haben sich ihm nicht so weit verweigern wollen, dass der Bruch mit Amerika noch grundsätzlicher ausgefallen wäre, als er ohnehin ausgefallen ist. Ja, es gab doch Argumente, ich habe den Impuls verstanden in den Flugblättern. Argumente, die sagen, wir wollen nicht nationalistisch sein und auf den Imperialismus anderer Staaten schimpfen, quasi, und damit uns hinter Schröder im Nein gegen den Krieg einreihen, also der deutschen Machtposition den Rücken stärken. Ja, manche Demonstrationen haben ja richtig gesagt, Schröder bleibt stark, Schröder bleibt konsequent. Man stärkt dem Kanzler den Rücken. Da gab es Radikale unter denen, die haben gesagt, das wollen wir nicht tun. Wir bezichtigen auch die Deutschen des Imperialismus. Den Impuls verstehe ich und finde ich richtig. Nur, ausgerechnet in diesem Krieg die Deutschen des Imperialismus dadurch bezichtigen, dass sie so quasi im Geheimen doch den Krieg gegen Saddam unterstützen. Das trifft die Sache nicht. Der Imperialismus der Deutschen bestand in diesem Krieg darin, gegen den Krieg zu sein. Weil er deutsche Interessen in der Welt verletzt. Der Imperialismus bestand darin, eine Konfrontation mit der Supermacht zu probieren und zu schauen, wie weit man Berücksichtigung als großer und wichtiger Partner erzwingen kann. Ja, mal die Pflicht des Staates zu seinen Bürgern ein bisschen, weil davon reden wir ja, wenn wir von der Friedensbewegung reden. Ich hätte gerne nochmal eine Begründung für die Motivation, die jetzt die Friedensbewegung in der, also, ja, bei der Zustimmung zum Agieren ihres Staates also betrieben haben könnte, davon ausgehen, dass es erstmal nicht selbstverständlich ist. Ja, die Motivation, ich würde erst mal sagen, es ist was eher Normales, dass die Bürger kapitalistischer Nationen am Krieg erschrecken. Und zwar deswegen, weil sie sich an den Zustand der Gewaltfreiheit, den das Gewaltmonopol ihnen im Innern auferlegt, weil sie den für den Zustand der Zivilisation halten. Also erscheint ihnen Krieg wie ein Bruch mit dem Staat, mit dem erreichten Stand der Zivilisiertheit, den es gibt. Krieg ist furchtbar, Krieg ist Barbarei, Krieg ist das Schlimmste. Das würde ich erstmal stehen lassen, ja. Über sowas empören sich Menschen. Zweitens, dass es diesmal so viele geworden sind, ja, Millionen, das kommt natürlich davon, dass man sich ausnahmsweise in seinem Erschrecken vor der Gewalt des Krieges nicht gegen die Staatsräson der eigenen Nation aussprechen musste. Normalerweise, Pazifismus ist eigentlich eine unglückliche Liebe zum eigenen Vaterland. Sind Menschen, die sagen, ihnen passt eigentlich alles im Land, aber Krieg müsste doch nicht sein. Und die warnen die eigene Nation vor Krieg. Sie warnen und sagen, da geht doch mehr kaputt, als man erreichen will. Die warnen die Nation vor Krieg, du beschmutzt dich, Vaterland, mit dieser Gewaltaktion. Sie meinen, das bräuchte ihr Gemeinwesen nicht und treten jetzt dann für friedliche Formen der Politik ein. Das ist Pazifismus. Pazifismus ist in der Regel eine unglückliche Liebe zum Vaterland, weil das Vaterland das überhaupt nicht honoriert, sondern den Pazifismus als Wehrkraftzersetzung verurteilt. Dann nämlich, wenn es selber den Krieg nötig findet und dann kommt der Pazifist und sagt lieber nicht, dann sagt die Regierung, mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Und wer wirklich meint, das müsse man machen, der will ja wohl das Vaterland schwächen und den Feind stärken. Ja, ich erinnere mich genau diese damals, wie es im Ost-West-Gegensatz war. Da hat die Friedensbewegung Vorwürfe gekriegt, ihr seid die fünfte Kolonne der Russen. Jetzt ist die irre Koinzidenz, man kann für Frieden eintreten und es ist nicht gegen die Politik des eigenen Vaterlands gerichtet, sondern das passt genau mit der außenpolitischen Linie der Regierung zusammen. Na, da muss ich sagen, da sagen dann viel mehr Leute, ja, jetzt kann man für das Gute umso ungehemmter eintreten. Und dann werden es viele. So, damit wäre ich jetzt erstmal fertig eigentlich. Ja, ich wollte ja gerade eine Frage anhängen, weil das trifft ja jetzt nur auf Deutschland zu, oder zumindest in Spanien und Italien. Es waren tendenziell ja noch größere Massen, die auf den Straßen waren, die haben gegen ihre Regierung gemacht. Ja. Gehen wir noch den einen Schritt weiter. Die Friedensbewegten, die erstmal sehr unpolitisch tun. Ja, Frieden ist ihnen wichtig. Krieg ist furchtbar und die Politik interessiert sie ansonsten nicht übermäßig. Die Friedensbewegten sind ansonsten natürlich lauter Staatsbürger, die die nationale Kalkulation in der Außenpolitik mitmachen. Und deswegen gehört zur deutschen Friedensbewegung, so wie sie sich richtig ohne linken Anstoß, ohne radikalen Pazifismus auf einmal zu einer Millionenphänomen entwickelt hat. Da gehört das dazu, dass die Deutschen mitgekriegt haben, wie der große amerikanische Partner auf einmal keine Rücksicht mehr auf die Deutschen nimmt. Die Beleidigtheit des deutschen Nationalismus, die passt auch noch prima rein und die kann sich jetzt wunderbar verbünden mit der Sehnsucht, friedlich wäre es doch besser als kriegerisch. Und diese Beleidigtheit des deutschen Nationalismus, die sich da betätigt hat, die drückt sich halt in Spanien und England aus als eine Volksbewegung, die die Option der Regierung auch für ziemlich unnational hält. Man macht dem eigenen Staatschef den Vorwurf, du bist doch ein Speichellecker der Amis und tust nichts für Spanien. Und das alles, und das ist halt das Wunderbare, dass dieser Vorwurf, ihr macht eine national beschissene Politik, dass der Vorwurf sich mit dem Ideal gut und friedlich gegen böse und gewalttätig, dass er der sich mit dem Ideal so wunderbar verbünden kann, dass jeder Nationalist jetzt auf einmal, sich mit dem Friedensetikett schmücken kann. Und das war die Koinzidenz in dieser Lage. Anders, wirklich anders, das muss man gelten lassen, ist die Sache bei Amerika. Friedensdemonstranten dort, denen kann man das nicht nachsagen. Das sind Leute, die sind Friedensfreunde in dem naiven Sinn, wie ich das eingangs gesagt habe, vielleicht. Und zweitens welche, die der Meinung sind, Amerikas Rolle in der Welt haben sie sich anders vorgestellt. Leute, die den Standpunkt einnehmen, das ist ein unnötiger Krieg. Das ist ein Krieg, der bringt die Verbündeten gegen uns auf. Das ist ein Krieg, der beschmutzt das Bild Amerikas in der Welt. Und übrigens, die andere Seite. Dort ist mit Friedensprotestlern ganz anders umgesprungen worden als bei uns. Weil sie dort im Wehrkraftzersetzer sind. Weil sie dort gegen den Krieg, den die Nation verordnet, auftreten, sind sie verprügelt worden und verhaftet worden wie nichts. Also so ungefähr stelle ich mir das vor mit der Motivation. Das ist ein riesiges Motivbündel aus Idealismus und mitdenkendem Nationalismus. Befriedigt das? Gesagt haben, dass sie da Der allgemeinen Entwicklung sollte zustimmen, die neue Weltordnung. Also, dass da ja noch ausgibt, also das kann ja durchaus sein. Dass es da Leute gibt, die deswegen gegen die Naja, also wenn man es sich so zurechtlegt, wie ich das jetzt empfohlen habe, dann ist es sehr heikel in einer Geschichte, wo der deutsche Weltmachtansprüche auf einmal mit einem Nein zu einem Krieg zusammenfallen. Auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich sage auch Nein zu diesem Krieg. Das muss die Welt für eine Unterstützung Schröders halten. Und übrigens, sie hat es auch. Schröder hat es. Und die ganze Welt hat es als, ja, da sagt man, da stärkt man Schröder den Rücken. Selbst wenn man das subjektiv gar nicht meint. Und man merkt, was für komplizierte Lage es ist, wenn man das deutlich machen will, dass man das nicht meint. Siehst, eigentlich müsste man demonstrieren, Nein zu der an diesem Krieg ausgetragenen Rivalität der Imperialisten. Dann merkst du, das gibt keine schöne Parole mehr. Da merkt man, dass es halt eine verzwickte Lage ist. So richtig schön einfach ist die Lage. Für welche, die sagen, Frieden ist doch gut und Krieg ist schlecht und Deutschland ist für Frieden und Amerika ist für Krieg. Für die ist die Lage schön einfach. Die können für die gute Sache auftreten und es freut sie, dass sie dabei auch noch für Deutschland auftreten. Kompliziert und verzwickt ist die Lage für welche, die sagen, wir wissen schon, Deutschland ist gegen diesen Krieg, nicht weil es gegen Krieg ist, sondern weil dieser Krieg der deutschen Regierung schadet. Ja, dann, übrigens, dann mache ich in Deutschland nicht mehr für Frieden demonstrieren. Das finde ich, das ist dann, also, da tritt man dann nicht mehr für seine Einsicht ein. Du demonstrierst in Deutschland gegen einen Krieg, den ein anderes Land macht. Ja, Mensch, das ist vielleicht das Leichteste von der Welt. Das gehört zum Imperialismus dazu, dass eine Nation die imperialistischen Untaten der anderen Nation verurteilt. Die Härte, um es mal brutal zu sagen, Hitler konnte die Gewaltpolitik des britischen Empire verurteilen. Der deutsche Kaiser konnte die Unterdrückung der Buren durch die Briten verurteilen. Warum? Ne, weil er es nicht war. Weil er die Machtentfaltung einer anderen Macht als Hindernis für sich betrachtet. Denk mal, wie billig das ist. In Deutschland gibt es jetzt dieses moralische Selbstbewusstsein. Schau nur, wie die Amerikaner mit den Gefangenen in Guantanamo umgehen. Menschenrechtswidrig. Ja klar. Man meckert an der gewaltsamen Durchsetzung der anderen Macht herum. Aber nicht, weil die Maßstäbe verletzt werden, sondern weil es die andere Macht ist, die sich durchsetzt. Kann auch andersrum sagen. Man wird zum radikalen Verteidiger der Maßstäbe. Man wird zum radikalen Verteidiger des Multilateralismus. Internationaler Organisationen. Man wird zum radikalen Verteidiger der UNO. Weil man halt keine so autonom handlungsfähige Macht ist wie die Amerikaner. Also ich würde jedenfalls mir nicht das demonstrieren bieten lassen, nur weil ich noch nicht, nur weil jetzt meine Position vielleicht nicht bin, oder ich würde jedenfalls versuchen, auch die komplizierte Position in auch transparent zu geben. Okay, ist ja gut so. Manchen ist es ja auch gelungen, glaube ich. Ja. Also erstmal mit Demonstrieren verbieten lassen, niemand will irgendwem was verbieten. Es geht auch darum, ob eine Demonstration geeignet ist und vor allen Dingen unter welchen Überschriften sie geeignet ist, jetzt meinetwegen die politische Stellung auszudrücken, die aus der Analyse folgt, wie ich sie jetzt gegeben habe. Jetzt kann man ja sagen, man teilt ihn nicht, dann müsste man drüber streiten, das wäre okay, dann würde man ja, könnte man ja jederzeit machen. Wenn man sie aber teilt, ja, dann muss man selber jedenfalls die Sorge auch teilen, ob das, wofür man eigentlich auftritt, rüberkommt, wenn man hinter einer großen Parole No War hinterherläuft. Ja, das ist immer ein Problem. Das stimmt auch. Das ist immer ein Problem. Bei anderen politischen Themen auch, dass man Sachen immer so über Mainstream-Medien übertrieben, wie ich das gerne hätte. Ja. Ja, na, hinterher, was kommst du prima im Fernsehen und zählst zu den Hunderttausenden, die wieder im Fernsehen als wünschenswerte Friedensdemonstranten hochleben gelassen werden, also wo es Fernsehen lobt, dass gute junge Leute wieder auf der Straße waren. Und dass du was ganz anderes gewollt hast, wird überhaupt nicht mehr registriert. Also meine ich, da muss man halt dann bedenken, was man dafür tun kann und ob die Aktionsform das auch noch hergibt, dass man für seine eigene Sache eintritt. Kannst du mir die letzte Teilfrage nicht mehr verstanden. Die ersten beiden habe ich verstanden. Okay, die dritte Frage ist nur, ob das, was ich da beschrieben habe, sozusagen, dass der Kapitalismus die gesellschaftlichen Voraussetzungen zur kommunistischen Kritik liefert, ob das nicht den historischen Gebrauchswert des Kapitalismus ausmacht. Und dann, letzter Teil der Frage, ob sich dieser historische Gebrauchswert des Kapitalismus jetzt nicht gerade im Irak sozusagen mal wieder bewahrt hat. Indem dort mit der Beseitigung des Basisregimes auch die Chancen und die Bedingungen der Möglichkeit kommunistischer Kritik wiederhergestellt wurden. Ich verstehe, ich habe jetzt die Frage verstanden. Und die vier Stufen sind ja auch klar, die sollen alle, sind alle nötige Vorstufen für die letzte, die drei. Und die letzte heißt, ich versuche es mit meinen Worten, muss man nicht für den Krieg sein, weil er dort moderne kapitalistische Verhältnisse einrichtet. Das ist die letzte Frage. Ja, schon klar. Ich habe kapitalistische Verhältnisse für sich selbst, sondern als Bedingung der Möglichkeit kommunistischer Kritik, das möchte ich nicht vergessen. Ja, ja. Ich halte die Überlegungen bezüglich der Bedingung der Möglichkeit von Kritik für irreal, praktisch auch für verkehrt. Und zwar deswegen. Weil die haben was dermaßen trivial-tautologisches, dass man wirklich sagen muss, ich probiere es umzuformulieren, dann klingt es wie ein Witz. Ohne den Kapitalismus, also der Kapitalismus ist echt Bedingung der Möglichkeit kommunistischer Kritik in dem Sinn, wir hätten ja gar nichts zum Kritisieren. Ohne den Kapitalismus bräuchte ich den wirklich nicht kritisieren. Wieso auch? Insofern ist er wirklich die Voraussetzung der Kapitalismuskritik. Das stimmt, aber das hat was absolut Triviales. Aber nicht der Kapitalismus für die kommunistische Kritik. Das hat ja einen anderen Inhalt. Es geht ja nicht darum, dass es nur die Kritik eines bestimmten Gegenstandes ist, sondern dass auch bestimmte Emanzipationsbedürfnisse enthalten. Aber auch die bestimmte Emanzipation brauche ich doch bloß, wenn ich die bestimmte Unterdrückung vor mir habe, von der ich mich emanzipieren will. Ja, aber ohne die, aber dann wird es wieder trivial. Ja, ohne die brauche ich die auch gar nicht anstreben. Nee, will ich ja gar nicht wegdiskutieren. Nur, in der Feudalgesellschaft leben wir nicht. Ich brauch doch mich nicht darum zu kümmern, ich brauche mich doch nicht dafür einzusetzen, damit der Kapitalismus herkommt, damit ich ihn abschaffen kann. Ist ja klar, ohne dass er da ist, brauche ich ihn weder abschaffen wollen, noch kann ich ihn abschaffen, wenn er nicht da ist. Nur, es braucht doch nicht mein Anliegen zu sein. Das ist doch der Gegenstand meines Ärgers und nicht der Gegenstand, hoffentlich gibt es den Gegenstand meines Ärgers, damit ich, und so weiter. Also, in der Feudalgesellschaft, ich kann es auch so sagen, in der Feudalgesellschaft ist die Idee des Kommunismus nicht aufgekommen, weil halt damals die Unzufriedenheit der Leute anders gelagert war und die Mittel auch gar nicht für den Kommunismus da waren. In der Feudalgesellschaft und in der späten Feudalgesellschaft sind halt Befreiungsideen aufgekommen, wie sie im Bauernkrieg verwirklicht worden sind. Halt andere, nicht kommunistische. Aber da hat es halt auch keinen Bedarf nach kommunistischen Ideen gegeben. Warum soll ich jetzt sagen, scheiß Feudalismus, der entwickelt keinen Bedarf nach kommunistischen Ideen. So ein überhistorischer Anhänger des Kommunismus, dass ich sage, ich hoffe, dass überall Kapitalismus ausbricht, damit überall die Negation des Kapitalismus möglich wird. So überhistorisch bin ich nicht. Ich stehe in einer Welt, die ist ziemlich kapitalistisch, all überall. Da brauche ich mich um die Bedingung der Möglichkeit meines Kritikgegenstands nicht zu sorgen, weil der ist ja wirklich. Sondern der Kritik. Ja, verstehst? Ist okay. Nicht die Bedingung der Möglichkeit des Kritikgegenstands, sondern die Bedingung der Möglichkeit der Kritik, und die ist der Gegenstand. Ja, der Marx. Das auf den Zusammenhang, den ich anspielen möchte, dass da sozusagen eine Bedingung davon, dass ich da was an Kritik wieder rühre, dass ich da was rege, die genau mit dieser Befreiung gekommen ist. Und dann kann ich noch mit dem hinstellen und sagen, ich stehe in einer kapitalistischen Welt, wenn ich im Irak irgendwie unter der Ra'as-Partei quasi feudale Zustände habe, in der jede kritische Meinung, in der jede oppositionelle Meinung sozusagen getötet wurde oder wo die Leute erschossen wurden. Da kann ich doch nicht sagen, irgendwie, ich muss mich um meine Kritik gar nicht sorgen. Das ist doch genau das. In so einer gesellschaftlichen Situation entsteht doch kein Gedanke an Kommunismus. Da entsteht doch kein kritischer Gedanke, der irgendwas mit Befreiung beinhaltet. Und darum geht es doch, zu zeigen, dass dieser Militärschlag, auch wenn die Intentionen und die Interessen, da stimme ich dir völlig zu, da muss man sich gar nicht drüber streiten, dass aber trotzdem in diesem Land was entstanden ist, was dem Kommunismus und der kommunistischen Kritik zuträglich gewesen ist. Und das ist der Punkt. Halte ich für vollkommen absurd. Die Amerikaner, denkt doch einmal an Westdeutschland. Die Amerikaner haben Westdeutschland von den Nazis befreit. Übrigens auch nicht, weil sie die KZs befreien wollten und Juden retten, und auch nicht, weil sie in Westeuropa wieder die Linken groß machen wollten, nachdem die Nazis. Bitte? Ja, aber es war doch voll super, dass die Deutschen vom Nazifaschismus befreit haben. Jetzt warte das mal ab. Und dann war es genauso wie im Irak jetzt. Die ersten, die sich gemeldet haben, waren die Kommunisten, weil die illegal immer zu weiter gearbeitet haben und sich nicht hinkängt haben an die Ideale und Ziele des Staates, wie er existiert hatte. Und was war dann? Dann haben die Amerikaner auf die Kommunisten draufgehauen. So, jetzt soll ich sagen, Gott sei Dank haben sie es erst ermöglicht, dass die Kommunisten sich wieder rühren, damit sie hinterher wieder drauf haben. Verstehst du, aber ich fände. Also, der ist da egal, oder wie? Nein, was heißt, der ist egal? Das haben Sie eben gerade gesagt. Also, das spielt keine Rolle mehr bei Ihnen, dass der dort abgeschafft wurde. Ja, ich danke den Amerikanern jedenfalls nicht dafür. Ach gut, das wollten wir hören. Das wolltet ihr hören. Ihr wolltet hören, ob ich den Amerikanern für die Beseitigung des Nazifaschismus danke. Naja, jetzt habt ihr es gehört, ich danke Ihnen. Also ich möchte nochmal zusammenfassend sagen, warum ich die Überlegung für so verkehrt finde. Über die Idee der Bedingung der Möglichkeit kommunistischer Kritik. Macht man sich einen Hebel, baut man sich einen Hebel, genau das zu begrüßen, was man eigentlich verurteilt. Und auf den Fortschritt des Florierens genau dessen zu hoffen, was man zumindest zu kritisieren behauptet. Ja, bitte? Darf ich dagegen reden? Ja, ja, natürlich. Man braucht damit genau einen Hebel, eine fortschrittliche Entwicklung und eine regressive Entwicklung zu unterscheiden. Und das macht genau den Unterschied aus, wenn man, ob man jetzt den Nationalsozialismus zum Ausgangspunkt seiner Gedanken nimmt oder nicht, dass man nicht sehen kann, dass es irgendwie auch durchaus hinter die bürgerliche Gesellschaft zurückgeht. Und dass da drin überhaupt kein Gedanke an Befallen enthalten ist. Das ist genau der Unterschied und das ist genau der Punkt, den wir jetzt hier leider auch bestätigen. Nicht zu sehen, dass es irgendwie auch hinter Kapitalismus noch zurückgehen kann, dass es noch schlimmer werden kann, dass Kritik und kommunistische Kritik eine Fähigkeit von Subjekten ist, die durchaus auch vergehen kann. Das ist eine historische Sache, die kann auch beseitigt werden und das ist eine Gefahr für kommunistische Kritik. Und das nicht zu sehen, das ist genau das, was sich einstellt, wenn man das, wenn man diesen Hebel halt nicht hat, wenn man nicht die Bedingungen der Möglichkeit kommunistischer Kritik reflektiert. Und das ist genau der Fehler und das finde ich ziemlich gefährlich. Auch wenn du jetzt scheinbar keinen Fortschritt oder keinen qualitativen Sprung bei der Abschaffung des Nationalsozialismus durch die USA und die Briten sehen kannst. Und das finde ich schade. Also, darf ich noch mal kurz? Ja, bitte. Bei der Abschaffung des Nationalsozialismus ging es ja erstmal um die ergänzende Gratfrage, um ein Konkurrieren verschiedener kapitalistischer Ideen. Also, ist ja nur eine Form bürgerlicher Herrschaft, der Schismus. Und im Irak würde ich sagen, okay, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber es war auch durchaus, es gibt ja Interessen kapitalistischer Art. Man würde jetzt nicht per se sagen, es war ein feudales System, aber wo wir stehen, historisch irgendwie, das ist ja noch nicht die Spitze. Also der Kapitalismus, würde ich mal sagen, früher oder später, zerbricht an seinen Widersprüchen. Und das würdest du mir wahrscheinlich auch irgendwie zugestehen, ist eine Frage, wie man diese Widersprüche forciert, aber irgendwann sind die Spannungen halt so groß, dass die imperialistischen Staaten gegeneinander Krieg führen müssen und so auf der Ebene. Aber ich kann es auch nicht verstehen, wie man erstmal, also in einem historischen Zusammenhang, oder in einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, worin mittendrin sind, irgendwie die Errichtung eines kapitalistischen Systems innerhalb einer Staatsgrenze, wie sie vorher ja auch bestand, jetzt halt durch die Machthaber halt ersetzt wurde, wie man so etwas befürworten kann, nur um anschließend zu tun. Das hat auch nicht, das ist doch die gleiche Geschichte, wie eben, dass der Nationalsozialismus eben wirklich nicht aus altruistischen Gesichtspunkten heraus beseitigt wurde, sondern eben aus Rivalitäten heraus, innerhalb des Kapitalismus. Oder? Ich gehe jetzt auch ungern das Referat an, ich weiß, aber wenn ich so direkt gefragt werde, kann ich darauf antworten. Aber selbstverständlich. Es gibt ja gar keine Konkurrenz um die Wortmeldungen. Die Sache ist, die erstens irgendwie Form bürgerlicher Herrschaft, Faschismus nur eine Form, würde ich widersprechen. Also, ich finde, man würde nicht gerecht, wenn man sagt, es ist auch eine Form bürgerlicher Herrschaft, weil dann halt auch sozusagen also sogar was Revolutionäres im negativen Sinne, also so eine geplante Aufklärungskapital, der ist so mit drin. Ach, aber war aber nie der Fall. Und dass irgendwie das Kapitalismus irgendwann an seinen Widersprüchen zugrunde gehen wird, würde ich so auch nicht sagen, weil es nicht sicher ist. Also das ist halt höchst spekulativ und so nicht machen. Aber die Sache, jetzt irgendwie was zu befürworten, was man dann selber wieder kritisieren kann, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, versuch nochmal auf den Punkt zu gehen, dass es darum geht, dass diese Kritik selber nicht irgendwie vom Binnen fällt. Dass die nicht irgendwie einfach irgendwie durch die Welt schwirrt und sozusagen gegen gesunden Menschenverstand unmittelbar zugänglich ist, sondern dass das was ist, was auch bestimmte Voraussetzungen braucht. Und aber wie ist dann auch dein Anschluss? Ist denn um die Aufhebung von Unterdrückung und Ausbeutung oder geht es um die Abschaffung des Kapitalismus? In deiner das Erste. Und das Erste. Da spielt es keine Rolle, wie du diese Aufhebung nennst. Doch, weil der Gedanke an Aufhebung, den du gerade formuliert hast, das ist einer der ersten der bürgerlichen Gesellschaft formuliert werden konnte. Wegen Ausbeutung im Sinne von Abschöpfung, Mehrwert und so, ja? Also die Definition meinst du? Ausbeutung und Unterdrückung, da ist auch ein Fall. Ja, genau. Das gab es nicht. Vorsicht, Vorsicht, so ist es auch nicht. Das, so stimmt es nicht. Das, klar, in einer Gesellschaft, in der es keine, in der es keinen freien Arbeiter gibt und keine freie Konkurrenz um den Preis der Arbeit, da wird Ungerechtigkeit anders definiert. Wie gesagt, der Bauernkrieg, das waren, da haben die Bauern gesagt, sie wollen den Fürsten nicht immer zu für die Fürsten arbeiten und selber hungern. Natürlich gibt es da auch Ideen der Befreiung. Insofern muss ich dann dem widersprechen, wenn du sagst, da kommen keine emanzipatorischen Ideen auf. Es gibt halt Ideen der Befreiung von dem Joch, unter dem er gerade ist. Absurd wäre es zu sagen, im Bauernkrieg gäbe es das Bedürfnis der Befreiung von der Herrschaft des Kapitals. Ja, das Kapital hat ja gar nicht geherrscht damals. Wie soll denn, wer sich damals davon befreien wollen? Genau die Ideologie, die Sie uns vorhin vorgeworfen haben. Nein, die ich jetzt vorwerfe, heißt, aber in der damaligen Zeit, also in der Bauernkriegszeit, gab es auch eine Idee der Befreiung, halt von dem Joch, dem er unterworfen war. Und wieso soll ich sagen, ich wünsche der Welt Kapitalismus, damit die Negation des Kapitalismus möglich ist? Ja, ich wünsche der Welt die Negation von jeweils dem Joch, das gerade herrscht. Und das muss ich doch nicht sagen, erst bin ich für die Einführung eines neuen Joches und einer neuen Ausbeutung, damit dann die Negation von der Ausbeutung propagiert werden kann. Ich will bloß die Unterdrückung und Ausbeutung beseitigen, die es immer gerade gibt. Und historisch sagen, ich bin Anhänger eines Geschichtsverlaufs, der erst eine moderne Form der Ausbeutung einführt, damit man dann eine moderne abschaffen kann. Na, dafür bin ich nicht. Da wäre ich dann schon dafür, Sie hätten lieber gleich nach dem Bauernkrieg was Gescheites eingerichtet. Der letzte Satz ist spekulativ. Es war nur, um meinen Standpunkt zu erläutern. Ich bin kein Anhänger der Einführung einer modernen Ausbeutung, damit dann sich dagegen Widerstand regen kann. Also Kommunismus ist ja keine beliebige Negation von irgendeiner Gesellschaft. Also ich meine, man kann sich nicht hinstellen und sagen, im Bauernkrieg wäre es sowohl von den materiellen Voraussetzungen der gesellschaftlichen Produktion als irgendwie von den Vorstellungen, die die Freiheit im Kopf hatten, darum gegangen, sowas wie Marx sagt, für alle freie Menschen. Das war ja ein ganz anderes Problem, rein materielle Notbekämpfung. Und also ich meine, es ist kein Zufall, dass irgendwie Marx in dem, was er geschrieben hat, und wo er irgendwie sowas wie Verein freier Menschen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen entwickelt hat, dass das in einer Kritik der bürgerlichen Aufklärung geschehen ist. Und ich glaube, das ist das, was er vorhin sagen wollte, dass es eine Gefahr, dass die Voraussetzungen, unter denen diese Kritik geübt werden kann, dass diese Voraussetzungen auch wieder verschwinden können, dass das eine riesige Gefahr ist. Mit der man sich irgendwie als Kommunist, wenn man die Aufhebung von dieser Herrschaft, dieser kapitalistischen Herrschaft, dieser kapitalistischen Ausbeutung will, womit man sich herumschneiden muss. Damit irgendwie die Aufhebung des Kapitalverhältnisses nach vorne losgehen kann und sich, wenn, wie sich das vielleicht Robert Kurz oder sowas ausmalt, in einem riesen Zusammenbruchsteil zurück zu Substanzen. Ihr denkt euch Sachen aus. Die Theorie heißt jetzt, weil die Bedingung der Möglichkeit der Kritik auch verloren gehen könnte. Ja, ist die erste Hälfte. Deswegen muss man die Kritik unterlassen, zum Beispiel am Imperialismus, weil eine Durchsetzung der amerikanischen Weltmacht die Bedingung der Möglichkeit von Kritik schaffen könnte. Verstehe ich das richtig? Ja, die zweite Hälfte war falsch. Also um Kritik unterlassen geht es überhaupt nicht. Naja, bitte, ihr verlangt doch, dass man den Ami-Krieg nicht verurteilt, sondern dass man sagt, Gott sei Dank hat es ihn gegeben, der schafft moderne und damit kommunismusträchtige Verhältnisse. Das ist ja wohl euer These, oder? Aber die Bedingung der Möglichkeit schafft er. Also, man soll sich der Kritik am Irakkrieg enthalten oder sie mäßigen, weil man ihm immerhin zugute halten soll, dass er die Bedingung der Möglichkeit für kommunistisches Dagegensein schafft. Ist doch wohl die These. Das ist die These. So, und dann möchte ich nochmal darauf hinweisen, was das für ein absurder Standpunkt ist. Der Standpunkt heißt, damit Kritik möglich ist, muss man sich der Kritik enthalten. Also, bitte. Ja, aber Bitte, das Argument sau nah an dem, hier in der Demokratie darfst du kritisieren und weil du hier kritisieren darfst, sollst du es lieber lassen. Naja, das sind schon zwei verschiedene Gegenstände. Ob ihr das jemand hier sagt, sozusagen, die haben irgendwie noch nicht darauf geantwortet, ob sie sich vorstellen können, ob es irgendwie im Irak möglich gewesen wäre, dass es irgendwie da eine kommunistische Opposition gibt, die Verhältnisse von selbst umwirft. Kann man nochmal bitte konkret am Gegenstand zeigen, wo da jetzt sozusagen der Anhieb liegt, die großen emanzipativen Bestrebungen im Irak kaputt gemacht hat? Ach Quatsch, ich behaupte nichts in der ganzen Richtung. Überhaupt, ich rede nicht von Möglichkeiten. Und von Bedingungen der Möglichkeit rede ich schon gleich nicht, weil das ist die Verdopplung von Möglichkeit. Bedingung und Möglichkeit ist logisch gesehen nochmal dieselbe Kategorie. Ich empfehle auch das zurückzuweisen. Nicht über Bedingungen reden, ich rede über die Welt, wie sie ist. Und in der Welt, wie sie ist, da sehe ich bloß eine Sache zu leisten. Nämlich, dort, wo die Menschen alle was Unangenehmes merken, aufzeigen, wo das herkommt, wo es seinen Grund hat. Dann können sie, wenn sie Lust dazu haben, sich gegen das Unangenehme nicht auf fruchtlose Weise wenden, sondern in der Weise, dass sie die Ursache gleich mit abschaffen. So, das ist der praktische Impetus. Das ist, na, wie soll man sagen, der praktische Sinn kommunistischer Kritik, so wie ich mir das vorstellen kann. Über Möglichkeiten reden, die gar keine Wirklichkeiten sind. Das ist einfach aus der Welt. Wozu soll man das machen? Das ist ja schon ankündigungsmäßig Spekulation. Ich soll jetzt beweisen, ja, um das nochmal deutlich zu machen, ich bin gerade aufgefordert worden, zu beweisen, welche mögliche emanzipatorische Bestrebung, die ich gar nicht kenne, im Irak existiert haben sollte, die Amerikaner zunichte gemacht hätten. Was ist denn das für ein absurdes Anliegen? Ich soll was beweisen, von dem du und ich nicht weiß, ob es überhaupt gibt? Also man weiß, dass es auch nicht gibt. Also diese Emanzipation, was ich glaube, das ist zwei unterschiedliche Sachen. Einmal die Überstufe, nicht schon die große und kleine Imperialismus. Das ist eine Diskussion, die es auch Europa vielleicht in der aktuellen ist. Ganz wichtig ist, dass man sieht, wichtig ist, dass man sieht, was Amerikaner mit sogenannten Eingriff oder so in solche Länder hauptsächlich verfolgen. Ich glaube, Leute, die ein bisschen historischer Bezug auf Iran sehen, mit 1952, war auch ungefähr so eine Diskussion, ich war gleich da in der Schule, aber so eine Diskussion hört man, das war, dass wenn die Amerikaner kommen durch Putsch mit Reza Shah werde oder Reza Pahlavi, werde Emanzipation reinkommen, werde besser werden. In Chile oder woanders haben wir auch gesehen. Also ich glaube nicht, dass die Amerikaner vorhaben, sogenannte kapitalistische Formen im Irak zu vorführen. Sondern umgekehrt. Die haben bestimmte Interesse, verfolgen ein bestimmtes brutales Ausbeuten solcher Länder von Rohstoff bis billiger Arbeitskraft, wenn es klappt und so weiter. Deshalb in eine Emanzipations, im Sinne des Kapitalismus mindestens, auch im Irak zu leben, glaube ich nicht. Weil die Erfahrung zeigt, dass in solchen Ländern überhaupt nicht möglich ist. Sie möchten jetzt Irak zum Beispiel in drei Teilen, also bestimmte Ölgebiete latinamerikanische Länder, wo Kerala ist, die hauptsächlich schiitischen oder konservative islamische Schiiten da finden können, Ende des Orange, also deswegen glaube ich nicht, dass auch im Sinne des Kapitalismus, im Sinne des Entwicklung von Kapitalismus da ist. Ja, du machst einen Beitrag zu der Behauptung, der amerikanische Sieg würde die Iraker sozusagen zuerst zu modernen, das ist ihre Behauptung, erst zu modernen Staatsbürgern machen und das wäre ja quasi ein historischer Fortschritt, den müsste man gut finden, gleichgültig dessen, also in bewusster Ignoranz gegen die Gründe, warum Amerika das macht. Das ist ihre These. Und jetzt sagst du dagegen, naja, du glaubst, da wird noch nicht mal was draus aus den modernen Staatsbürgern. Ist eine Weise, dem zu widersprechen. Ich möchte erstmal die, ich möchte nochmal mich wenden gegen dieses, dass Leute, die sagen, sie sprechen im Namen kommunistischer Kritik, sie sprechen im Namen der Befreiung der Menschen, dass sie dafür sind, dass ein Land überfallen und erobert wird, dass sie dafür sind, dass ein anderes imperialistisches Land dieses eine Land dann ausbeuten will, weil sie die Spekulation hinhängen, dann geht es wenigstens dort modern zu und das ist die Bedingung der Möglichkeit des Kommunismus. Ich wende mich gegen dieses Bedingung der Möglichkeit denken. Das ist Bedingung der Möglichkeit denken, da gibt es viele Fälle davon, das haben die Linken in vielen Jahrzehnten immer wieder in anderer Weise probiert. Die einen sagen, je schlechter es den Menschen geht, desto eher werden sie revolutionär. Ich bin dafür, dass ihnen schlechter geht. Ja, auch so eine Bedingung der Möglichkeit. Ja, was die Leute daraus machen, ist was ganz was anderes. In der Bedingung steckt die Notwendigkeit der Konsequenz ja gar nicht. Aber man tritt für die Bedingung ein, als ob die Konsequenz notwendig wäre. Also insgesamt, man muss sich eins klar machen, warum sollen überhaupt Leute, die sich hier und jetzt am Kapitalismus stören, dafür sein, dass er anderswo eingerichtet wird? Wenn die sich dort in ihrem Feudalismus wohlfühlen sollten, ja, warum sollte ich mich dafür einsetzen, dass die aus ihrem Feudalismus raus müssen? Entweder die wollen es selber oder sie sollen es lassen. Aber es ist nicht mein Anliegen, dass die den Feudalismus ablehnen. Bei aller Anerkennung, dass von Feudalismus im engen Sinne nicht geredet werden kann, dass das Bath-Regime eine gewalttätige Einführung eines modernen Staats war, also überhaupt nicht alt, dass das Bath-Regime eigentlich ein modernes kapitalistisches Ding war, aber halt terroristisch, weil in diesem Land ein Wille zur Staatsbürgerschaft überhaupt nicht existiert hat. Da war der Staat das Projekt der Sunniten und Tigrit rum. Und die anderen wollten den Staat gar nicht. Deswegen sind sie blutig unterdrückt worden, weil sie bloß in der blutigen Unterdrückung Staatsbürger waren. Weil halt dort die Normalität der Verhältnisse, dass die Leute über den Markt vom Staat abhängen und den auch als Lebensbedingung brauchen und anerkennen, weil die Verhältnisse noch gar nicht existieren. Deswegen war der moderne Staat dort ein Projekt einer Minderheit. Projekte, wenn Staaten das Projekt einer Minderheit sind, dann sind sie blutige Projekte. So, das war der Saddam Hussein. Also von wegen Feudalismus, von wegen nicht modern, das war gerade die gewalttätige Weise, Modernität einzuführen. Und machen wir uns nichts vor, wenn Amerika jetzt dort sitzt, ich brauche nur einen Satz, dann kommst du dran. Wenn Amerika jetzt dort sitzt und denen sagt, jetzt macht mal einen modernen Staat, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der amerikanische Besatzungsgeneral zwingt die und überall stehen Soldaten. Oder sie machen wirklich Demokratie. Und weißt du, was dann ist? Dann ist Bürgerkrieg zwischen Schiiten und Kurden und den Sunniten um Tigrit rum. Ganz simpel, dort gibt es keinen Willen zum Staat. Also wenn es dort einen Staat gibt, dann zwingt ihn statt Saddam Hussein nun George Bush den dortigen auf. So, und das begrüßt du als einen Fortschritt, und zwar mit dem absurden Argument, der Kommunismus käme dadurch voran. Wenigstens der Möglichkeit nach. Also bleiben wir doch erstmal bei der Bedingung der Möglichkeit, weil ich glaube, das ist am nächsten in der Kernpunkt. Aber du hast ja den Anspruch, die Sachen so zu beschreiben, wie sie sind, also sprich, dass du die Gesetze, die du da benutzt, mit den Gegenständen, die irgendwo in der Welt existieren, mehr oder weniger keine Differenz besteht, sondern die einfach zu erfassen wären. Und genau darum geht es ja. Also wenn eine Differenz besteht, sag die Differenz, dann reden wir über sie. Aber sag nicht, es könnte die Möglichkeit der Differenz geben und weiß keine. Also das Letzteres ist Kant, ist Erkenntnistheorie, ist der ganze Schwindel der Uni. Sagen, es könnte nicht stimmen, aber kann Einwand wissen. Das ist schlecht. Wenn es dann Einwand weiß, sag ihn, dann reden wir drüber, dann räumen wir ihn aus. Ja, ich meine, du sagst ja die ganze Zeit, dass du kein Interesse daran hast, die Frage, aus welcher Quelle du die Geltung für deinen Begriff beziehst, irgendwie zu problematisieren. Allerdings, allerdings. Die Bedingung einer Möglichkeit, einer Aussage, die du selber triffst, nämlich die Kapitalismuskritik, kein Problem sein, dann muss das alles von oben nach unten logisch reduziert werden, und man kann nichts dagegen sagen, weil es nicht widerlegt wird. Ja, sag halt was dagegen. Ich könnte zum Beispiel behaupten, eben. Ja, nein, aber bloß, was du auch, aber bloß was du auch glaubst als Einwand. Sag nicht einen Blödsinn, den du gar nicht glaubst. Sag einen Einwand, den du auch glaubst. Das ist für die Sache total egal, aber ich meine, egal, ob ich das glaube oder nicht. Ich könnte. Ja, ja. Mach mal weiter. Du könntest einen Einwand erfinden, den du zwar nicht glaubst, den du zwar für absurd hältst, aber den ich mich erstmal abzuarbeiten hätte zu widerlegen. Nein, ich will aber davon aus, dass also die Grundlage der Staatskritik wäre. Ich will ja gar nicht behaupten, dass sie nicht stimmen würde. Also die Grundlage des Staatssubjekts souverän als Form, Marktwirtschaft als Inhalt und das in verschiedenen Ausprägungen auf der Welt, die in Konkurrenz zueinander stehen, daraus ergibt sich eigentlich alles weiter. Richtig? Meinetwegen. Gut, und jetzt könnte ich behaupten, dieses Staatssubjekt, das du da aufmachst, das sind doch eigentlich nur die Individuen, die über zum Beispiel kommunikatives Handeln sich als Kollektiv zusammenschließen. Und darüber macht sich das Ganze eigentlich auf. Dann kann ich die ganze Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen und es ist genauso wenig erlebbar wie das, was du jetzt gerade gemacht hast. Ja, lachhaft. Lachhaft. Seit 20 Jahren kritisieren wir die soziologischen Argumente und die sind widerlegbar. Also sag eines ernst, dann widerlege ich eins. Aber sag ein Argument. Nicht bloß, ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, also ich könnte, das war nämlich kein Argument, das war, du trägst eine Sicht vor. Du sagst, könnte es nicht sein, dass das alles eben das kommunikative Handeln der Menschen ist. Ja, das war deine Auskunft. In dem Fall, ja. Gut, so, also jetzt mach ein Argument draus. Warum soll es das kommunikative Handeln der Menschen sein? Ja, das ist überhaupt kein Argument, das ist einfach die Voraussetzung. So, das eben, ist kein Argument. Das ist bei der Staatskritik, die du eben gemacht hast, genauso. Lachhaft. Lachhaft. Ja, es muss ja nicht auch noch lachen, es reicht ja schon, dass ich es sage. Du sagst jetzt irgendeinen Blödsinn, du hättest ja auch sagen können, der Staat ist ein Produkt von einem Zauberer. Und das sagst du, und das ist genauso berechtigt wie deine Behauptung. Außer ich steige mit dir in erkenntnistheoretische Debatten ein und rede über die Bedingung der Möglichkeit der Einsicht in die Welt. Verweigere ich, über die Bedingung der Möglichkeit der Einsicht rede ich nicht, weil das nur falsche Argumente werden können. Ich rede über die Einsichten, die ich habe und streite mit jedem drüber, der ehrlich eine andere Einsicht hat und sagt, es gibt Argumente für seine. Dann lohnt es sich zu fragen, welche sind deine, welche sind meine, was spricht für meins, was spricht für deins. Aber nicht lohnt es sich, ohne ein Bedenken gegen den Inhalt, Zweifel in die Möglichkeit der Richtigkeit zu setzen oder die Behauptung aufzustellen, die Richtigkeit hänge von Bedingungen ab, die jetzt gar noch nicht reflektiert worden sind. Außer von richtigen Argumenten hängt die Richtigkeit einer Einsicht von gar nichts ab. Von der Richtigkeit der Argumente, mit denen man sie begründet, hängt eine Einsicht von gar nichts ab. Ihr geht auf ein furchtbares Fahrwasser, ihr werdet Philosophen, ihr könnt leichter Assistenten bei irgendeinem spinnerten Erkenntnistheoretiker als Kommunisten werden mit dem Zeug, mit dem ihr da antretet. Das ist Argument. Es war argumentfreie Beschimpfung, war das. Ja. Stimmt auch. Argumentfreie Beschimpfung war das. Weil das eigentliche Argument ist ja, das, was du da vorstellst, dieses einfach, es ist richtig, deswegen ist es richtig. So, ja. Finde ich ja erstmal gut, als These so in den Raum zu stellen. Mann, sag halt, was nicht stimmt ja, dran. Lass mich nochmal dazu kommen. Aber diese Geltungsanspruch, die Idee, auf die du dich beziehst, das ist doch der Gewaltstreich, den du machst, zu sagen, ich schäme blutleeren auf. Ich habe mit Geschichte nichts zu tun, ich bin an keine Bedingungen gebunden. Dass das richtig ist, ist mir irgendwann in der Nacht eingetäuscht worden. Das ist doch das, was nicht aufgeht. Und das ist doch das, von dem man sich auch Rechenschaft nehmen muss, dass das, was man erzählt und das, was man da sozusagen als Kritik liest, dass das nicht blutleeren auch entstanden ist. Das heißt, dass nicht nur Unfall ist. Also brauchst du allein die Sache, dass die USA im Irak gewonnen hat. Ich meine, ich habe genug Grund, den Kapitalismus und so zu kritisieren, ohne dass dieser in der Welt geschehen ist. Und ich meine, ja, ich weiß nicht genau, warum die Bedingung der Möglichkeit, wo ich das schaffen muss, wo man sie überhaupt nicht schaffen braucht. Also, die Idee der Friedensbewegung müsste, wäre sie jedenfalls ideologisch erst zu schaffen, wäre jetzt nur die Gegenwart. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz Das war irgendwie von Kommunisten im Irak. Kommunisten im Irak März 2003, entweder tot oder im Knast oder haben die Fresse gehalten, damit ihnen eins von beiden nicht passiert. Und Mai 2003 macht sie eine Kundgebung gegen eine Massenzeitung unter die Bevölkerung, in der nicht etwa drin steht Amis toll, sondern in der drin steht Amis toll ab, wir wollen die beiden Kleinen auf die Reihe kriegen. Ja, aber das so. Ist das ein Fortschritt oder nicht? Und jetzt. Ja, du packst doch nicht eine Sekunde daran, dass die Amis nicht. Also, das da. Ich glaube auch nicht eine Sekunde daran, dass ausgerechnet in Deutschland die nächste kommunistische Revolution losgeht, was sie es haben. Ja. Dann vermisst man auch, wenn das so in, naja, 10 Minuten dann hier auch zugemacht wird. Deswegen stellt euch darauf ein, dass die Diskussionen dann woanders fortgeführt werden. Also das war jetzt auch ein interessantes Argument, was wir gegen diese Sekte haben, einfach nur, dass es halt nicht geglaubt wird, dass es da vielleicht besser wird. Wer spricht da? Ja, wir spekulieren denn jetzt. Ihr spekuliert. Ist ja wohl klar. Und ihr spekuliert deswegen, weil ihr programmatisch, erklärtermaßen sagt, der wirkliche Zweck, der hier im Spiel ist, Amerikas politische Ziele zur Eroberung des Landes, der wirkliche Nutzen, den Amerika daraus ziehen will, alles das nehmen wir zur Kenntnis, interessiert uns aber nicht. Denn die imperialistische Logik, wissen wir, schenken wir jedem anderen, der darüber reden will. Uns, wir haben aber eine andere Sicht. Wir begrüßen das als die Bedingung der Möglichkeit des Wiederauftretens einer kommunistischen Partei in Bagdad. Das ist eine Sorte Parteilichkeit für eine kommunistische Partei, die finde ich gnadenlos, bedenkenlos. Die Einrichtung von Verhältnissen, die der kommunistischen Partei bestimmt nicht viel besser tut, wie die Saddam-Hussein-Lage. Ja, bestimmt nicht. Oder vielleicht, wenn Amerika, wie übrigens im Heimatland auch, wenn sie sich davon überzeugen, dass Kommunisten keine Chance haben, dann lassen sie sie in ihren Hinterzimmern womöglich rumturnen. Wenn sie zum Schluss kommen, Kommunisten haben eine Chance, dann ist es in Amerika auch früher schon immer lebensgefährlich gewesen, Kommunist zu sein. Und in der Bundesrepublik ist es auch heute nicht harmlos. Jedenfalls, wir haben erlebt, dass es in einer gewissen Phase gar nicht harmlos war. Von wegen, das sind Bedingungen, da freut sich der Kommunist, da hat er es gut. Versteht ihr, jetzt sagt ihr, jetzt, ja, was soll die ganze Überlegung, sich ausdrücklich nicht um das zu kümmern, was passiert und den Grund davon, sondern zu sagen, ich habe eine aparte Sicht, mir ist das alles wurscht, warum es passiert und was daran kritikabel sein kann, ich habe eine aparte Sicht, ich begrüße alles, was ich als Bedingung der Möglichkeit der Kritik des Kapitalismus zu deuten vermag. Wenn ich das als Bedingung der Möglichkeit der Kritik des Kapitalismus zu deuten vermag, dann befreie ich mich von dem Beweis, ob es überhaupt eine Kritik des Kapitalismus ist, ob es zu einer kommt, ob die Kritik eine Chance hat, ob die Kritik sich gar verwirklichen kann. Von all dem befreie ich mich, weil ich bin ja schon zufrieden, dass die Bedingung der Möglichkeit der Kritik, noch nicht mal, ob es Kritik gibt, ist euch wichtig. Ihr begrüßt Verhältnisse als günstig, bloß unter dem Gesichtspunkt, unter denen könnte es Kommunisten geben. Ja, aber es gibt doch jetzt welche. Das haben wir doch gerade gesagt. Man kann es ja auch darauf unterbrechen, dass Demonstrationen gegen die Machthaber jetzt möglich sind. Vorher waren sie es nicht. Ja, aber da merkt man, dass du ein gnadenloser Demokratieanhänger bist. Dass Demonstrationen möglich sind, ist klasse. Dass sie nötig sind, ist da schon wieder wurscht. Wozu soll eine Demo gut sein, wenn sie sowieso nichts bewirkt? Also ich meine, die Frage, die eigentlich ganz der Unbeantwortung war, bleibt bei nur, gab es da einen Fortschritt oder nicht? Keinen. Es gab einen Fortschritt des amerikanischen Imperialismus. Es gibt vielleicht einen Fortschritt der amerikanischen Beherrschung der Welt. Einen Fortschritt, du meinst doch einen Fortschritt in menschlicher Hinsicht. Einen Fortschritt, der jenseits der jenseits des Ami-Standpunkts ein Fortschritt wäre. Was sage ich? Null Fortschritt. Eine Herrschaft, eine blutige Herrschaft wird durch eine ausländische Besatzung abgelöst. Die setzt dort ihre Ziele durch. Die haut auf die drauf, die sie für Hindernisse hält. Und jetzt habt ihr halt das Beispiel, die Kommunisten in Bagdad hält sie in den ersten Wochen des Besatzungsregimes nicht fürs wichtigste Hindernis. Wartet es ab, wenn die wirklich was zustande bringen, halten es die Amerikaner für ein Hindernis. Wenn sie nichts zustande bringen und die Amerikaner sich mit Saddam, wie sagt man da, mit Saddam getreuen Terroristen rumschlagen müssen, na, dann lassen sie die Kommunisten demonstrieren, dann ist ihnen das wurscht. Wenn sie es so ernst nehmen, ist es egal, ob ich ein Hitler oder ein Bush gegenüberstehe als Kommunist in meinem Land. Ach Gott, ob es egal ist oder nicht, praktisch egal, ob es praktisch egal ist oder nicht, ist vielleicht, können wir vielleicht noch bereden, bloß. Dass dann der Kommunist den Übergang macht und sagt, jetzt wäre ich zum Freund Bushs, weil ich den als Vermeidung von Hitler betrachte. Das ist die Tour, wie da kann man für alles sein. Merkt ihr nicht, dass ihr euch an die, ihr begrüßt einen Fortschritt in der Beherrschung der Welt durch Amerika, weil ihr einen anderen Standpunkt anlegt als den, zu beurteilen, um welcher Zweck gewinnt hier, welcher Zweck regiert hier. Der ist euch gleichgültig, der Standpunkt. Ihr sagt ja, das wisst ihr schon, aber das ist euch wurscht. Euch interessiert was ganz anderes. Ist das ein Fortschritt in Sachen, Bedingung der Möglichkeit der Kritik des Kapitalismus? Und mit der Perspektive, meine Güte, da kannst für... Naja, weißt schon, wenn der französische Innenminister den Türkenmädchen die Kopftücher verbietet, kannst du dafür sein. Obwohl es auch bloß der Nationalismus der Franzosen ist und nichts Befreiendes an sich hat. Das war schon bei Marx nicht gut, dass er gesagt hat, er ist immer dafür, dass die großen Staaten gewinnen und die kleinen untergehen. Dann findet der Kapitalismus wenigstens in großen Revieren statt. War das schon nicht gut? Was hat denn der parteiisch zu sein für die Auseinandersetzung zwischen Zwecken, wo seiner in gar keiner Weise vorkommt? Das wäre doch eine Frage, oder? Bitte? Das müsste man ja erst nochmal nachweisen, ob der Zweck von Marx da gar nicht vorkam in der Überlegung. Naja, wenn der deutsche Kaiser gewinnt und der Fürst von Sachsen-Coburg-Gotha abtreten muss. Wenn der bayerische König degradiert wird und der deutsche Kaiser der Staatschef von ganzen Deutschland wird, wo ist denn da der Kommunismus? Kommt halt ein großer Staat zustande statt 15 kleinen. In der Konkurrenz mit anderen Staaten ist das vielleicht der Fortschritt für den deutschen Staat. Aber was das mit, wo da der Fortschritt des Kommunismus ist, sehe ich nichts. Außerdem, man soll praktisch orientiert sein, man soll sich mit den Ärgernissen und Feindseligkeiten und Bedrückungen befassen, unter denen man leidet. Und man soll nicht so tun, wie wenn man strategische Parteinahmen in einer Welt verfolgen würde, bei deren Alternativen überhaupt nicht abzusehen ist, was die mit dem eigenen Anliegen zu tun haben. Mit dieser Art Argumentation, da hängen sich Leute, die links argumentieren. Da hängen sich Leute einmal an die amerikanische Durchsetzung in der dritten Welt. Ein anderes Mal hängen sie sich an das Großwerden der Europäischen Union. Das ist auch ein Fortschritt. Das dritte Mal hängen sie sich an die Entlassung von Hunderttausenden durch die elektronische Revolution. Das ist auch ein Fortschritt. Versteht ihr das? Was ist denn das für ein Denken? Man muss das kritisieren, was einen stört. Und man muss nicht sagen, finde ich einen Umweg zu einer Parteinahme für was Störendes. Das aber machen sie. Jetzt kommen wir zum Schluss, ja? Machen wir Ende.